يس قدام. تعال شوفكم تحموا شوي دينا فوق مع الدربكة لحظة. لا لسه عبد أكثر فوري خلينا نستحمى شوي. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4. 12 Jahre Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91,4 Barcelona. Musik aus dem Gazastreifen, Checkpoint Rock, heute im Niemandsland. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde unseres Radioprogramms Niemandsland. Ich begrüße Sie alle zu einer neuen Sendung von Niemandsland. Wir senden jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas. Von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind, sowie an Weltkultur. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Es ist Freitag, der 26. März 2010. Herzlich willkommen, heute im Studio, auch wieder dabei, unsere junge Freundin Nasila. Guten Tag, Nasila. Ich hoffe, wir werden gleich ein bisschen hören, was du so erlebt hast in Hamburg. Du bist in Hamburg gewesen, nicht wahr? Moment, sprich nochmal. Ja, richtig. Gut. Wirst du uns gleich ein bisschen erzählen, was du da gemacht hast? Okay. Jo. Ein Lied von dem Album Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina. Was die Kinder da gerade gesungen haben, heißt: Queremos una generación valiente para surcar el cielo, que haga volar la historia, para levantar nuestros pensamientos. Queremos una generación que no perdone los errores tan fácilmente, que no se doblegue. Queremos una generación de gigantes. Los niños de Palestina. Bienvenidas y bienvenidos al Niemandsland de hoy. Herzlich willkommen noch einmal. Heute haben wir sehr viele interessante Themen, wie immer auf dem Programm. Natürlich werden wir zwangsweise über ein Verbrechen sprechen müssen, das im Moment nicht nur Deutschland, sondern die ganze, sagen wir mal, die ganze Menschheit eigentlich aufwühlen müsste. Es geht um die Sexualverbrechen, die systematische sexuelle Kriminalität in der katholischen Kirche, ausgeübt von katholischen Priestern an Kindern. وطني ليس حقيبة وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر وأنا لست مسافر فأنا العاشق فأنا العاشق والأرض حبيبة والأرض حبيبة Wenn sie scheinbar uns entgleiten, gleiten leise doch in uns hinein. Aber wir verwandeln alle Zeiten, denn wir sehnen uns zu sein. Alle rennen, alle traben, alle tun sie irgendwas. Alle wollen, alle haben einen riesen Freizeitspaß. Alle brauchen, alle tragen einen vorgeschriebenen Dress. Alle hetzen, alle jagen, alle sind im Freizeitstress. Alle laufen, alle schnaufen, alle strampeln, alle hampeln. Alles regt sich und bewegt sich ringsumher. Immer schneller, immer höher, immer weiter, immer mehr. Und ich. Ich möchte einfach nur im Gras rumsitzen, die Ameisen den Krümel tragen sehen und Eidechsen, die über Mauerritzen flitzen, Libellen, die still überm Tümpel stehen, die Kellerassel mit den dünnen kleinen Beinen, die ihren schweren Leib nach Hause schleppt, joggen jetzt lieber nicht und Fitness trinken. Auch keinen und keinen, der mein altes Fahrrad noch zum Bike aufpeppt. Alle wollen, alle suchen Action und Animation. Alle fluchen, alle buchen, doch die nächste Reise schon. Surfen, Skaten und Snowboarden, von der Brücke fallen am Strick. Grellbunt aufgestylte Horden auf der Suche nach dem Kick. Alle trecken wie die Ecken, alle steppen wie die Deppen. Das Gekletter auf die Bretter bringt's total. Immer bunter, immer teurer, immer öfter ins Spital. Und ich möchte einfach nur am Strand rumliegen, die warme Sonne spüren auf meinem Fell, die Wellen plätschern hören, sehen wie die Möwen fliegen und gar nichts tun und das auch ja nicht schnell. Ich lass Muscheln und Sand durch meine Finger rennen, ein Glas Wein durch meine Kehle, kühl und herb. Ich weiß mit mir, da kann man kein Turnier gewinnen und auch keinen Pokal und keinen Strandburg-Wettbewerb. Alle wollen, alle müssen stets dabei sein und sichtbar. Jemand grüßen, jemand küssen ins Beziehungsseminar und in die Flamenco-Truppe, in die Bauchtanztherapie, in die Selbsterfahrungsgruppe, in die coole Galerie. T-Shirt malen, Beitrag zahlen, Inhalt suchen, Eierkuchen, gibt der Batik-Problematik einen Sinn. Immer hipper, immer flipper, immer hopper, immer popper, immer dreister und Zeitgeister, immerhin. Und ich möchte einfach nur den Regen schmecken, den Wind auch spüren, die Wolken ziehen sehen und Fabelwesen und Gesichter drin entdecken und wenn schon gehen, dann nur müßig gehen. Ich übe mich totstellen, absagen und verschieben, die Zeittropfenhörner der Quell versiegt. Ich möchte einfach nur gern leben und dich lieben, wenn darin nun mal meine wirkliche Begabung liegt. Die Stimme des großen Liedermachers Reinhard Friedrich Michael May. Wirklich, meine wirkliche Begabung liegt, was ich vermute, dann habe ich sie auch früh erkannt. Und habe auch früh erkannt, dass eine Begabung ein vergeudetes Geschenk ist, wenn man nicht versucht, die Begabung weiterzuentwickeln, an sich zu arbeiten, mit Fleiß und mit Aufmerksamkeit. Und so habe ich von frühester Kindheit an der Liebe meine ganze Aufmerksamkeit und meinen ganzen Fleiß gewidmet. In einem Umfang, das für andere Dinge, wie andere meinten, meine Lehrer zum Beispiel, nicht mehr viel Fleiß und Aufmerksamkeit übrig war. Was sie dann dazu veranlasst hat, mir die Quittung zu geben. Aber ich habe sie gerne genommen, denn ich kann euch sagen, die Liebe war es wirklich wert. Ich hab unzählige Seiten vollgeschrieben. Ich habe mir Geschichten ausgedacht. Bin keine Antwort schuldig geblieben. Ich hab den Denker und den Clown gemacht. Ich habe Weisheiten von mir gegeben. Und habe manche Torheit, wie's mir scheint. Ich hab geredet, als ging's um mein Leben und doch nur immer eins gemeint. Ich liebe dich, ich brauche dich, vertrau auf dich, ich baue auf dich, wollte nicht leben ohne dich. Ich liebe dich. Ich hab versucht, in immer neuen Bildern zu sprechen, doch jetzt geht die Zeit mir aus. Ich kann nicht mehr um sieben Ecken schildern, ich sag es einfach und gerade heraus. Ich sag es einfach und ich schreibe auf deinen Spiegel, auf die Wand, auf die beschlagene Fensterscheibe, wofür ich so viel Umwege fand. Ich liebe dich, ich brauche dich, vertrau auf dich, ich baue auf dich, wollte nicht leben ohne dich. Ich liebe dich. Manchmal sehe ich uns beide in Gedanken auf einem menschenleeren Bahnsteig stehen. Zwischen uns unsichtbare Schranken und einer bleibt, einer muss gehen. Lautsprecherstimmen und Türen schlagen und winken aus dem anfahrenden Zug. Ich will's immer und immer wieder sagen, und sag es dir doch nie genug. Ich liebe dich, ich brauche dich, vertrau auf dich, ich baue auf dich, wollte nicht leben ohne dich. Ich liebe dich. Reinhard Friedrich Michael May wurde am 21. Dezember 1942 in Berlin geboren, ist ein deutscher Musiker und, könnte man sagen, ein Hauptvertreter der deutschen Liedermacher-Szene. Er hat auch Pseudonyme, zum Beispiel Friedrich May in Frankreich. Und er nennt sich auch Alfons Jondracek und Rainer May. Dann schreibt er sich mit AY. Reinhard May wurde am 21. Dezember 1942 im Berliner Bezirk Wilmersdorf als zweites Kind des Rechtsanwalts Gerhard May und der Lehrerin Hertha May geborene Koch geboren. Das heißt, im Zweiten Weltkrieg. Berlin war schon im Bombenhagel. Er besuchte das französische Gymnasium in Berlin, wo er 1963 das deutsche Abitur sowie das französische Äquivalent Baccalauréat absolvierte. Einer seiner Klassenkameraden im französischen Gymnasium war der spätere Liedermacher Ulrich Roski. Auch die Politologin Gesine Schwan war mit May in einer Klasse. May begann danach eine Industriekaufmannslehre bei der Schering AG Berlin. Ein darauf begonnenes Studium der Betriebswirtschaftslehre an der TU Berlin brach er nach 6 Semestern ab, um sich ganz, Gott sei Dank für uns alle, der Liedermacherei zu widmen. Man nennt mich auch Reinhard den Bibelfesten, wenn es alles Bescheid ist. Und deswegen weiß ich auch, dass der Vers Nummer 8 desselben Kapitels mit den Worten beginnt, die Liebe hört niemals auf, und das will ich gerne glauben. Und das gilt für alle Kreaturen unter der Sonne, das gilt auch für Tiere und das gilt auch unter der Sonne von Duisburg-Asterlagen. Auf dem Autofriedhof in Asterlagen sitzen sie mit dem knurrenden Magen. Wotan und Wolf wachen übers Revier in einem ausgeschlachteten Renault-R4. Zwei Diogenesse in ihrer Tonne blinzeln träg in die Duisburger Sonne. Wotan kann nicht mehr so richtig gut sehen und Wolf zieht den Hinterlauf links nach beim Gehen. Ihr Dienstauftrag lautet, Diebstahl verhindern und leider auch den Zutritt von Kindern, denn die füttern Dönerreste über den Zaun und die Wachsamkeit, die leidet beim Kauen. Ach, sie würden sich gern noch mal streicheln lassen, doch Beruf ist Beruf und ihrer ist Fassen. Wotan hätte auch gern mal sein Pfötchen gereicht, doch er darf nicht im nächsten Leben vielleicht. Mit 12 Jahren hatte May seine erste Klavierstunde. Mit 14 wurde ihm von seiner Tante seine erste Gitarre geliehen. Zuerst, kurz darauf folgte eine zweite, die er für 40 Mark erstand. Er brachte sich selbst das Trompetenspielen bei. Bereits während der Schulzeit sammelte er mit Freunden Erfahrungen auf der Bühne mit der Aufführung von Skiffle-Musik in der 1957 gegründeten Band Rotten Reddish Skiffle Guys. Im Jahr 1961 bildete sich die Gruppe Les Trois Affamés mit Wolfgang Schober-Schulz. Mays erstes Chanson, Ich wollte wie Orpheus singen, erschien 1964. Zur Seite gestellt, sozusagen als Lehrling, der jetzt mit ihm bellt. 1964 bekam May die Möglichkeit, auf dem Festival Chanson Folklore International auf der Burg Waldeck, einer Burgruine im Hunsrück, seine Lieder vorzutragen. 1967 startete er für Deutschland beim Knocke Festival in Belgien. Dies führte zu seinem ersten französischen Plattenvertrag. Wo dann träumt, wenn doch einmal ein Einbrecher käme, nen Rückspiegel oder nen Auspuff mitnähme. So ein schöner Gehbehinderter müsste es sein. Bis 2007 hat Reinhard May 24 deutsche Studienalben herausgebracht. Das erste 1967 mit Ich wollte wie Orpheus singen. Das letzte 2007 mit Bunter Hund. Und wehmütig spürte er. Von 1986 bis 2004 veröffentlichte Reinhard May seine Studioalben im Zweijahresrhythmus. Jeweils im Monat. In welchem Monat wohl? Im Wohnemonat Mai. Im Monat Mai, richtig. Er bringt seine Platten immer im Monat Mai heraus. Die erste goldene Schallplatte gab es für Ich bin aus jenem Holze von 1971. Seine größten Erfolge veröffentlichte er mit Mein Achtel Lorbeerblatt 1972. Sein bekanntester Song dürfte wohl, Werner, was denkst du, was ist der bekannteste Song von Reinhard May? Hast du da einen? Jetzt hast du mir eine schwierige Frage gestellt, weil... Denk mal ans Fliegen. Kennen tue ich ihn natürlich, ne? Reinhard. Karl Marx. Ich bringe die immer alle durcheinander. Hannes Wader, Herbert Grönemeyer, Reinhard May oder wie sie alle heißen. Kennen tue ich sie irgendwo alle. Es gibt gewisse alle, Unterschiede. Sein berühmtestes Lied heißt Über den Wolken von 1974. Unter anderem anderem erreichte dieser Titel bei der Wahl der 100 besten Lieder des Jahrhunderts von ZDF im Rahmen des 100 besten Sendung veranstaltet den vierten Platz. Immerhin, obwohl er ursprünglich nur als B-Seite der Single Mann aus Alemannia herausgebracht wurde. Fällt mit auf Verdacht, er ist stocktaub oder fast und hat Angst, dass er mal einen Anlass verpasst. Zu den Studioaufnahmen veröffentlichte Mai 13 deutsche Live-Platten, die sich seit Anfang der 1990er Jahre durch einen beträchtlichen Teil an einleitenden Sprechbeiträgen auszeichnen. Außer diesen beiden Plattentypen gibt es eine große Anzahl von Samplern, Singles und zwei DVDs, von denen die erste in wesentlichen Teilen Filmmaterial enthält, das anlässlich des 60. Geburtstags 2002 produziert wurde. Und Wolf von gleich hinter dem Imbiss stand. Mai hatte auch beachtliche Erfolge in Frankreich und den Niederlanden. Es gibt in französischer Sprache 7 Frédéric May-Alben und 2 Live-LPs. Zuletzt erschien nach 23-jähriger Pause die CD Frédéric May Volume 7 de Douce France. Des Weiteren erschienen Texte von Mai in französischen Schulbüchern. Auf Niederländisch erschien 1975 Als der Dog van Thun. Wie vor Jahr und Tag. Seine einzige Doppelplatinplatte überhaupt. Und 1976 Erziehen Dagen. Es gibt Tage. Der Versuch, 1970 mit einer Platte in Großbritannien Fuß zu fassen, schlug allerdings fehl. Nun ja, das hätte er wissen müssen. Die Briten sind immun gegen deutsche Kultur. Wahrscheinlich. Mais Lieder, vielleicht ein paar Worte zu den Inhalten von Mais Liedern. Mais Lieder zeichnen sich durch ausdrucksstarke, oft sehr umfangreiche Texte und eingängige Melodien aus. Sie sind stark vom französischen Chanson beeinflusst. Manche seiner Lieder zeigen außerdem in Melodiebau und Instrumentarium auch den Einfluss der Country-Musik. Im Gegensatz zum französischen Chanson aber behandelten Mais Lieder anfangs eher selten politische Themen. Zum Beispiel das Lied In Tyrannis. Erst seit den späten 1990er Jahren findet sich zunehmend auch politikkritische Stücke auf den Alben. Zum Beispiel Die Waffen nieder, Sei wachsam, Heimatlos, Das Narrenschiff, Frieden, Nein, meine Söhne gebe ich nicht, Guantanamo Bay. Dabei vertritt Mai eine moderat linksliberale politische Position. In seinen Liedern setzt er sich besonders für die Werte Freiheit und Gewaltlosigkeit, Frieden ein und engagiert sich auch dahingehend, beispielsweise im Bundestagswahlkampf 2002 für den Omnibus für direkte Demokratie oder auf einer Großdemonstration Anfang 2003 in Berlin gegen den bevorstehenden Irakkrieg. Nimm mich in deinen Arm, lass Liebe auf uns regnen, lass es gießen und uns segnen. Lass uns immer neu begegnen, lass es immer so sein. Wir haben uns auf den Weg gemacht zum großen Abenteuer. Jeder Tag eine Hochzeitsnacht, jeder ein Freudenfeuer. Wir hatten keine Angst vor morgen, wir hatten keine Garantie und waren doch arglos ohne Sorgen, die Liebe endet nie. Lass Liebe auf uns regnen, lass es gießen und uns segnen, lass uns immer neu begegnen. Lass es immer so sein. Hast du nicht manchen Tag gedacht, du müsstest mich verlassen? Lag ich nicht wach in mancher Nacht und wünschte, ich könnte dich hassen? Doch alle Narben, alle Schrammen aus mancher Fehde, mancher Schlacht haben uns nur näher zusammen zueinander gebracht. Reinhard May behandelt sonst in seinen Liedern im Wesentlichen aus dem Leben gegriffene Themen. In den 60er und 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren das unter anderem natürlich Liebeslieder. Und für mein Mädchen, Herbstgewitter über Dächern, wie vor Jahr und Tag, Sommermorgen und viele andere mehr. Lieder über das Fliegen, Achtung, über den Wolken, Ikarus, es gibt noch mehrere. satirische Betrachtungen von gesellschaftlichen Gegebenheiten und den Widrigkeiten des Alltags. Wer kennt sie nicht? Die Diplomatenjagd, Annabelle, einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars, die heiße Schlacht am kalten Buffet und so weiter. Oder seines eigenen Lebens, Trilogie auf Frau Pohl, Ankomme Freitag den 13. Gelegentlich gelingt es ihm dabei, die deutsche Sprache sogar zu prägen. Wer kennt es nicht, das Lied Der Mörder ist immer der Gärtner. Kälte. Immer wieder benutzt May die Form der spöttischen Demaskierung, um sich zum Beispiel über die Unzuverlässigkeit von Handwerkern, ich bin Klempner von Beruf, die Auswüchse des modernen Regietheaters, zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern, oder über heuchlerische Politiker, was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden, lustig zu machen. Lass Liebe auf uns regnen, lass es gießen, schütten und uns segnen. Lass uns immer neu begegnen und lass es immer so sein. Vielleicht zum Abschluss dieses kurzen, kleinen Reinhard-May-Porträts noch ein paar Notizen aus seinem Leben. Interessante Sachen. Zum Beispiel 1973 sang May das Lied der ARD-Fernsehlotterie. Aber deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr. Oder zu seinem 60. Geburtstag, da interpretierten verschiedene deutsche Künstler seine Lieder in einem Doppelalbum neu. Hommage an Reinhard May, unter anderem Bapp, Ulla Meinecke, Herbert Grönemeyer und viele, viele andere. Großindustrielle Eduard Michelin. May zählt zu den Verfechtern einer Radioquote. Er ist Mitglied im Verein Deutsche Sprache, VDS. Eine Agenturmeldung. In einem Fragebogen im Begleitheft zu seiner Immer-Weiter-Tournee 96-97 bezeichnete May seine guten Freunde Jürgen Koppelin und Heiner Geißler als Politiker, die ihm Vertrauen einflößen. Achtung, das ist natürlich nicht so. Der Fischer lehnt am Ruderhaus und sieht über den... Heiner Geißler, woher kennst du den? Bitte? Heiner Geißler, das war... Heiner Geißler, ja, der CDU-Politiker. Ja, der dann früher, dann sich später überworfen hat mit der CDU. Ja, ja, der ist nachher nach links abgedriftet, ja, und Mitglied von Attac geworden. Aber wenn du am Anfang gesagt hast, dass zu unserem Glück Reinhard May geboren wurde, oder zu unserem Glück, ne, ihn selber müssen wir dann... Ich habe nicht zu unserem Glück geboren wurde, ich habe gesagt, er hat... Gott sei Dank die Lehre des Bankkaufmanns geschmissen. Ah ja, genau. Und das war's. Das Betriebswirtschaftsstudium geschmissen und ist ganz Liedermacher geworden. Also, Gott sei Dank. Aber ihn selber müssen wir auch beglückwünschen dann, ne? Natürlich, weil wenn er zusammen mit Gesine Schwan in die Schule gegangen ist, dann kann man ja auch sagen, dass er seine Seele gerettet hat und sie heute zu diesen, wie du vorher gesagt hast, heuchlerischen Politikern gehört, obwohl das ja auch schon wieder doppelt gemoppelt ist. Gibt es denn auch Politiker, die nicht heuchlerisch sind? Gibt sie? Gute Frage. Seit 1976 eröffnet und schließt eine Adaptation von Gute Nacht, Freunde jeden Abend die populäre Nachrichtensendung Met Heb ob Morgen im niederländischen Radio 1. Der Boss kennt keinen Widerspruch. May betätigte sich als Juror beim Förderpreis der Henna-Krog-Stiftung, einer Stiftung zur Förderung von Sylter Musikern. Interessant. Sind wir beide zu klein? Das Lied Nanga Parbat aus dem Jahr 2004 widmete May Reinhold Messner, dessen Bruder beim Besteigungsversuch des gleichnamigen Berges ums Leben kam. Zehnfache Geld. Faches Geld, der Fischer sieht, wie der Rost fraß nackt am Boot. Öl leckt aus der Maschine, ein neuer Handstrich tut Not. Zu Haus muss neues Redensdach, das wartet zu lange schon. Und kaum drei Wochen, dann hat die jüngste Konfirmation. Dann lädt er nach der Kirche in den Dorfkrug, welch ein Fest. Wenn er die feinsten Speisen und Weine auftragen lässt. Dazu den größten Heilbutt, den er je gefangen hat. Und vorher fährt er noch mit der jüngsten Tochter in die große Stadt und kauft das schönste Kleid für sie, sie soll die schönste sein. zehnfaches Geld. Der kleine Fischer reicht dem großen Boss die Hand. Schlag ein! Leinen los vorn und Dach dann klar und volle Kraft voraus. Und gleich in Luft der Mole geht über das Steuerhaus. Die erste schwere See, noch schüttelt sich das Boot erhetzt. Die nächste schon heran, vom Sturm der Wellenkamm zerfetzt. Die hebt den stählernen Rumpf hoch empor, der Motor klagt und heult auf unter Qualen, wenn die Schraube ins Leere ragt. Stürzt ihn hinab ins Wellental und schlägt ihn krachend auf und reißt ihn aus den Abgründen zum nächsten Sturz hinauf. Jetzt tobt die Hölle richtig los, das Boot rollt, stampft und kränkt, und es ist längst nicht mehr das Ruder, das seinen Weg durch die Fluten lenkt. Jetzt brechen alle Wetter zugleich über das Boot herein. Ein letzter Schlag zerschmettert ihm das stählerne Gebein. Ächzend bersten die Planken, dann verschlingt der schwarze Schlund. Das Ruderhaus und Mann und Maus reißt es mild auf den Grund. Ein Seenotkreuzer findet tags drauf einen Rettungsring und eine Ölspur im Revier, wo das Boot unterging. Im Großformat trauert in allen Zeitungen sein Tross. Ein Requiem und große Reden für den großen Boss. Und Sonntag ist Palmarum und im Fischerhaus am Meer sind die dunklen Fenster wie erloschene Augen müde geweint und leer. Ihr hört Niemandsland hier auf 91.4 FM. Das war ein kleines, kurzes Porträt des Liedermachers Reinhard May. Ein Klassiker schon, über 40 Jahre im Geschäft. Wir haben uns jetzt gespart, seine ganze Diskografie zu verlesen. Das werden wir ein andermal machen. Wir haben jetzt ein erstes aktuelles Großthema. Das wird Werner uns präsentieren. Werner, worum geht's? Ja, Reinhard May, sagst du, hat sich später dann mehr so politischen oder auch linken Themen zugewandt, und da hat er ja in Zukunft dann viel zu tun, ne? Weil also zum Beispiel in Deutschland gibt's jetzt diese Überlegung, Gewalt, leben wir in einer gewaltfreien, demokratischen Gesellschaft, oder gibt es hier auch Gewalt in unserer Gesellschaft? Gibt es die? Was meint ihr? In Deutschland, nehmen wir mal in Deutschland, gibt es da Gewalt in der bundesdeutschen Gesellschaft? Alle Gewalt geht vom Staat aus. Ah, Grundgesetz. Ja, nee, also könnte man zum Beispiel an unseren fast schon Dauerbrenner Päderastie denken, wo es Gewalt gibt. Dann, weiß ich, in Fußballstadien, oder wenn du deine Wohnung verlierst, weil du die Hypothek nicht mehr bezahlen kannst, ist doch auch Gewalt, oder? Oder natürlich. Ja, wenn Arbeit und Angestellte, die jahrzehntelang bei der gleichen Firma gearbeitet haben, wenn die dann von heute auf morgen auf die Straße fliegen, weil der Chef denkt oder die Geschäftsführung, wir können noch mehr Gewinn machen, wenn wir die Leute entlassen. Die Leute können ihre Familien nicht mehr ernähren. Ist doch auch Gewalt irgendwo. Und dann natürlich die Gewalt gegen Ausländer, auch schon fast ein Dauerbrenner in Deutschland. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, Gewalt im Betrieb. Wenn Westerwelle gegen die Hartz-IV-Empfänger hetzt, ne, das ist doch alles Gewalt. Ne? Aber dann gibt es noch eine ganz besondere Gewalt. Die linke Gewalt, diese böse linke Gewalt. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ja? Nun, da hat jetzt der Innenminister, ist das doch dieser de Maizière, heißt er doch, glaube ich. Ne? Maizière. Ja, ein Ostler. Ja, okay. Also hat jetzt mal wieder neue Zahlen. Und der muss ja wissen, was es heißt. oder die Linken ja, zu bespitzen. Ja, er sagt, die Zahl der Delikte, also was sogenannte politische Gewalt anbelangt, hat zugenommen, natürlich, wundert einen ja auch nicht irgendwo. Und jetzt wurden im letzten Jahr 33.900 politische Straftaten begangen. Davon gehen 2/3 auf das Konto der Rechtsextremisten und 1/3 auf das Konto der Linksextremisten. Aber könnte man dann denken, die rechte Gewalt ist stärker, ist eigentlich die Gefahr. Aber er hat jetzt festgestellt, unser Innenminister, dass die linke Gewalt stärker zugenommen hat als die rechte Gewalt. Das ist natürlich auch eine schöne Nachricht erstmal, das freut einen ja, ne? Aber natürlich unsere schwarz-gelbe Regierung, was zieht die jetzt für Schlüsse da draus, ne? Die wollen jetzt, schwarz-gelbe Schlüsse natürlich. Ja, genau. Wollen sie also jetzt Programme auflegen gegen den Linksextremismus. Letztes Jahr wurde in Dresden eine Frau ermordet auf offener Straße, Marwa El-Sherbini. Überlegen wir, spekulieren wir, von einem Rechten, von einem Linken? Von einem Nazi natürlich, garantiert. Wie weißt du es nur, Didi? Ja, du bist ja ein blödes Kerlchen. Genau, von einem gewissen Alex W., so ein Nazi-Muslim-Hasser. Ja? Und dann zu diesem, bleiben wir mal bei den Toten. Es gibt ja auch noch andere Straftaten. Der linke Bundestagsabgeordnete Jan Korte spricht von 149 Todesopfern seit 1990. Ja, das schockt einen erstmal, so eine Zahl, ja. Aber dann dröhnt der innenpolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion und sagt, das ist eine Falschmeldung. Tja, was machen wir denn jetzt? Er hat möglicherweise recht, vielleicht sind es nicht 149 Todesopfer, sondern vielleicht 147, 48, 146. Dann ist das ja auch eine Falschmeldung, wenn jemand sagt 149 Todesopfer. Dann zitiere ich noch schnell eine eigentlich eher unverdächtige Person. Eher unverdächtig, weil diese Person weder man in die Nähe bringen kann von anarchistischen oder linksextremistischen Kreisen, sondern der frühere Regierungssprecher Uwe Carsten Haye, dem kann man also wirklich nicht vorwerfen, dass er Zahlen manipuliert zugunsten der Linken. Ja. Er sagt, dass seit der Wende mehr als 140 Todesopfer rechter Gewalt es gegeben hat. Also soweit zu dieser Falschmeldung. Und aber alle diese Sachen, das tut natürlich unsere Freunde von CDU, FDP, CSU nicht anfechten. Und dann zitiere ich mal einen, wie hieß der noch, der Geschäftsführer der parlamentarischen CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller. Er sagt, wir brauchen eine Aufstockung der Programme gegen links, gegen linker Gewalt. Und warum? Zitat, offensichtlich sind vor allem in großen Städten Schutzräume linksextremer Gewalt entstanden. Ich überlege, was muss man sich denn da vorstellen? Schutzräume linksextremer Gewalt. Also ich stelle mir das so vor, da schickt die Polizei Hundertschaften und Wannen hin und dann bilden sie einen Schutzraum und innerhalb diesem Schutzraum kann man dann frei nach Belieben Schnauze linksextreme Gewalt ausüben. Ne? Genau, da kann man Wände besprühen und Eier gegen die Wand werfen, ja. Eier gegen gepanzerte Fahrzeuge werfen. Das ist ja auch linksextreme Gewalt. Darf man nicht vergessen. Eier werfen. Ja, was offensichtlich auch zu diesem Thema gehört, der innenpolitische Sprecher der Union, Unions-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl, Er kritisiert in diesem Zusammenhang die Linkspartei scharf und sagt, die linksextremistische Gewaltbereitschaft reicht bis in die Linkspartei hinein. Das hat er gesagt zur Leipziger Volkszeitung. Und gleichzeitig übertreibe die Partei, also die Linke, das Rechtsextremismusproblem und sie betreibt, die Linke, eine regelrechte Propagandamaschinerie, um im Wochentag auf angebliche rechtsextreme Straftaten hinzuweisen. Ja, das sind diese verquasteten, von hinten durch die Brust ins Auge geführten Argumente, die man wirklich kennt im Laufe der Jahrzehnte. Wenn man wirklich, so wie unser einer, zig Jahre Bundesrepublik Deutschland und dann wieder Vereinigtes Deutschland hinter sich hat und hat die Politikergenerationen gehört, die da sich geäußert haben, die mit einem kalten Lächeln Waffen verkaufen an alle Welt, die mit einem kalten Lächeln auch Leute niederhetzen und niederprügeln lassen, wenn die dann plötzlich linke Gewalt entdecken und sich aufregen in ihren Sonntagsreden, dann kann man nur sagen, das geht von hinten durch die Brust ins Auge. Und so klingt das dann auch. Wie Heinrich Heine mal sagte, ein Hund, die wedeln, die bellen mit dem Schwanz und dann stinkt es. Und so sieht es bei den Politikern aus. Die bellen mit den Schwänzen und es stinkt. Ja, zum Thema, welche Seite die Linken oder die Rechten provozieren mehr Tode, also ich denke, das ist ziemlich klar. Und jetzt bei den Linken, es gibt ja noch auch andere Delikte, Körperverletzung auf der einen Seite und Sachbeschädigung auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich bei den Linken mehr hochgegangen, diese Geschichten, als im letzten Jahr, insbesondere halt durch diese vielen Autobrandstiftungen, besonders in Berlin und in Hamburg, wo eben die Leute im Stadtteil sagen, das ist unser Stadtteil, wir brauchen keine Luxuslimousinen hier, und dann in der Nacht gehen sie los und zünden die an. Ja. Das ist natürlich nicht schön, tut auf der anderen Seite aber auch wieder ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln, weil dann werden neue Autos gebraucht. Und also ist aber eine Sache, die natürlich den Politikern auch stinkt, und dann kann man da in der Welt lesen, zum Beispiel in der autonomen Szene wird allein die Anschaffung eines großen Autos als Provokation gesehen. Deshalb gibt es jetzt übrigens in Kreuzberg, Kreuzberg kennen wir ja alle, ne? Aber auch hier passiert natürlich, was in solchen Stadtteilen passiert, die Armen, die Proleten, die Alkoholiker, die Arbeitslosen, die sollen eben langsam aus dem Viertel gedrängt werden, und dafür sollen seriöse Wohnungen, Leute mit Geld, besserer Mittelstand angesiedelt werden, und das findet natürlich schon lange statt in Kreuzberg. Und jetzt gibt's dort Neubauten. Da hast du dann also oben im vierten, fünften Stock dein Loft, und dann kannst du unten mit deiner Luxuslimousine reinfahren, und im Haus drin ist ein Aufzug, kannst du mit dem Auto hochfahren bis zu deiner Wohnung. Also, du kannst mit deinem Auto direkt bis vor deine Wohnungstür fahren. Und dann ist es natürlich geschützt vor linker Gewalt, ne? Denkt man so. Kurios. Ja, also jedenfalls hat unsere Führungsklique da in Deutschland jetzt beschlossen, dass alle gleich gefährlich sind, dass wir sowohl den Rechtsextremismus wie auch den Linksextremismus wie auch den Islamismus gleichermaßen bekämpfen können. Es ist doch selbstverständlich, dass wir gegen alle Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorgehen. Es gibt keine guten Extremisten, sagt wer? Frau Köhler, Christina Köhler. Wer ist das denn? Ist das die Ehegesponsin von Bundespräsident Köhler? Oder? Nee, noch schlimmer. Das ist die Familienministerin. Und die tönt also so rum, dass eine der Protagonisten von der Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus. Und da gab es jetzt die Haushaltsdebatte also sie ist bei der CDU, Haushaltsdebatte, Haushalt zur Extremismusbekämpfung. Und eigentlich sollte dieser Haushalt für Extremismusbekämpfung, der schon existiert, nicht angetastet werden, sondern gleich bleiben. Und jetzt hat sie doch noch irgendwo im letzten Jahr, im Jahr 2009, weiß ich, unverbrauchte Restbestände, also 2 Millionen Euro noch entdeckt, und die sollen jetzt eingesetzt werden zur Bekämpfung des Linksextremismus und des Islamismus. Aber viele Leute sagen, das ist ein Rechentrick. Dieses Geld wird abgezwackt beim Haushalt gegen Rechtsextremismus, also Umschichtung. Aber gibt es da konkrete Hinweise, was die machen wollen, außer dem berühmten Polizeiknüppel oder Mikrofone einbauen oder Leute festnehmen? Habe ich jetzt. Gibt es da ein alternatives Programm, außer die üblichen Mittel und die üblichen Verdächtigen zu verhaften? Spitzel finanzieren. Ja, das machen sie ja sowieso. Aber das geht über einen anderen Etat. Das geht über den Bundesnachrichtendienst und Geheimdienst. Das sind die Geheimdienst-Etats. Vielleicht. Die man sowieso nicht kennt. Jugendzentren oder irgendwas, was sie bei den Rechten ja auch in dem Osten gemacht haben, die haben ja dann, um die rechtsextreme Gewalt zu bekämpfen, wurden da ja Jugendzentren mit Kickerautomaten und ja, aber wahrscheinlich wird dieses organisiert und Ausflüge und solche Sachen. Wahrscheinlich werden diese 2 Millionen dort abgeknapst und dann gegen Links und Islamismus verbraten, weil also es gibt jetzt schon Klagen in Sachsen, in Mecklenburg, Vorpommern, dass viele von diesen Zentren, die gegründet wurden, eben um Rechtsextremismus gefährdete Jugendliche zu integrieren, dass die schon zumachen müssen, Verträge nicht verlängert werden bei den Sozialarbeitern und so weiter. Ja, Gewalt. Gewalt im Moment. Linksextreme Gewalt, meine Damen und Herren. Das ist eine Gewalt, die in Deutschland, der deutsche Staat eine besondere Aufmerksamkeit widmet, traditionell. Die Nazis haben sich schon intensiv mit linksextremer Gewalt beschäftigt. Gut, das war ein kleiner Scherz von mir. Es ist ein Problem, dass die Leute, die Gewalt definieren, selber auch so viel Gewalt ausüben und definieren, was legitime und was nicht legitime Gewalt ist. Ein großes Problem. Wir leben in Zeiten der Krisen. Wir leben in Zeiten, wo den Leuten Jobs, Brot, Essen, Wohnungen weggenommen werden. Den Leuten werden die Hypotheken raufgesetzt. Die Leute kriegen die Gehälter gekürzt. Die Leute müssen länger arbeiten. Die Leute kriegen weniger für einen 8-Stunden-Tag, und da weiß man, irgendwann werden die Leute sich wehren und zur Wehr setzen, und da ist es gut, ein Klima zu schaffen, wo man schon im Vorhinein gegen linke Gewalt Politik macht, um praktisch viele, viele Instrumente zu haben, um dann, wenn es soweit ist, draufhauen zu können. Nasila. Ja, ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Islamismus ja ebenfalls auf der Liste steht. Und wenn du jetzt darüber sprichst und erwähnst, dass jetzt die Situation in der Bevölkerung sich verschlechtert, dann heißt es ja auch, dass die Leute sich dann wieder einen neuen Boom ansuchen, ja. Und ich finde das halt interessant, dass es jetzt diesmal ist es nicht das Judentum, diesmal ist es halt der Islam. Und es ist auch sehr einfach, die Leute dann in diese Richtung damit zu drücken, ja. Zu sagen, schaut mal, die sind schuld oder keine Ahnung, nehmen uns unsere Sicherheit weg. Ja. Wir müssen dagegen ankämpfen. Das machen sie aber immer. Die drücken, die nehmen jeden, der kommt, dem wird erstmal der Buhmann untergeschoben. Die Islamisten, die Linken, die Alternativen, die 68er-Generation, die wer da auch immer gerade in der Nähe ist. Nur aber, also diesmal glaube ich schon, also nicht mehr die Juden offensichtlich und Ausländer, Immigranten und innerhalb von dieser Gruppe nochmal, also Ausländer aus arabischen Ländern und Islam, ja. Und ich glaube, da wird bewusst gesetzt auf diese Karte. Holland zum Beispiel, haben wir noch gesehen vor kurzem, wie hieß dieser Typ noch? Wilders oder so. Der mit seiner rechtsradikalen Partei Stimmen bekommen hat. Oder hier bei der nächsten Wahl wird hier auftreten Herr Anglada von La Plataforma per Catalunya. Also überall wird diese Islamophobie geschürt und vorangetrieben. Oder in Österreich die... Gewalt, ein Problem, das eigentlich unlösbar ist, solange es ausgeübt wird, solange es von vielen gegen wenige oder von wenigen gegen viele ausgeübt wird. Gewalt ist immer ekelhaft. Ein Thema, das besonders uns gleich im Nachrichtenblock, im Katastrophenblock interessieren wird, ist natürlich die Gewalt, die sexuelle Aggression gegen Kinder. Das ist eine der vielleicht sogar mit einer der schlimmsten Formen der Gewalt, weil Kinder können sich nicht wehren. Sie haben keine Abwehrmechanismen. Vielleicht Erwachsene können sich gegen Gewalt noch zur Wehr setzen, im Rahmen dessen, was geht. Aber Kinder normalerweise nicht. Okay, du bist gegen was? Was? Ref Paul. Yeah. Und Call John. Hip-Hop-Partisan. Homie. Du bist gegen vieles. Ist alles besser? Okay. Alle Leute labern Dreck. Ach, echt? Doch das Problem ist, was? Du bist gegen vieles. Okay. Du weißt alles besser? Okay. Die ganze Welt ist scheiße. Ach, echt? Doch das Problem ist, no. Du bist gegen Rechte, die Flüchtlingsheime vernichten, retten. Willst du die Opfer vor den schlichten Deppen mit Lichterketten? Du meinst, in Deutschland sind alle so eng wie Kellergang. Denn Südländerinnen lassen dich etwas schneller ran. Du bist gegen Armut und gegen Billigjobs auf dem WC. Und damit das zu Ende geht, willst du die NPD? Du hast auf Studiengebühr nur eine Antwort. Was? Sicher an den deutschen Standort. Du bist gegen Großkonzerne, die neuen Zecken. Und nimmst den Kescher und jagst Heuschrecken. Du hältst das Gefühl falsch und musst für Ärger schreien. Der dritte in den Arsch der Arbeitslosen muss doch stärker sein. Du bist gegen die verharmlosen Opfer, der NS zeigt. Meinst die ganzen verführten Deutschen tun dir echt leid. Du bist gegen den Einwanderungsstopp. Was soll dieser Mist? Wer macht die Drecksarbeit denn sonst? Du siehst es, wie es ist. Du siehst es, wie es ist, Tommy. Und ich, du fragst mich, ob meine Lebenssicht ähnlich ist. Klar, ich bin gegen vieles. Unter anderem gegen dich. Oh, yeah. Du bist gegen vieles. Oh, ja, auch. Du weißt alles besser. Alle Leute labern Dreck, oh. Ja genau. Doch das Problem ist, du auch. Du bist gegen vieles, oh. Ja auch. Du weißt alles besser, huh? Ja auch. Die ganze Welt ist scheiße, oh. Ja genau. Doch das Problem ist, du bist es auch. Du bist gegen zu viel Ami-Pop im Radio. Zu viel schlechte Musik gibt dir den Gnadenstoß. Du hörst viel lieber Max Herre und willst eine Deutschquote, weil die deutsche Kultur durch dieses Zeug bedroht ist, no. Du willst auch keine Bonzenschweine, die sich auf Kosten des Volks bereichern, sich das Volk versetzen und das Kapital rappen. Diese Parasiten, du siehst ihre Macht wachsen. Du siehst diese Kluft zwischen Reichtum und Armut. Aus Mitleid sparst du an Kleidung und Nahrung. Du bist gegen das System und der Westen ist scheiße. Doch willst nicht davon, sondern weg in die Steinzeit. Was ist doch dagegen, ein Geschlecht zu benachteiligen? Und willst Männerparkplätze in den Parkhäusern sehen? Du bist Terror und Gewalt so fürchterlich schrecklich. Doch für Selbstmordbomber hast du irgendwie Verständnis. Da hast du irgendwie Verständnis, oder was? Du Idiot! Und du fragst, ob das bei mir irgendwie ähnlich ist. Ja, ich bin anti-alles, ich bin gegen dich. Du bist gegen vieles, oh. Ja auch. Du weißt alles besser, huh? Ja auch. Alle Leute labern Dreck, oh. Ja genau. Doch das Problem ist, du auch. Du bist gegen vieles, oh. Ja auch. Du weißt alles besser, huh? Ja auch. Die ganze Welt ist scheiße, oh. Ja genau. Doch das Problem ist, du bist es auch. Du bist gegen vieles. Wir auch, du weißt alles besser. Wir auch, alle Leute labern Dreck. Ja genau, doch das Problem ist, du auch. Du bist gegen vieles, oh. Wir auch, du weißt alles besser. Huh? Wir auch, die ganze Welt ist scheiße. Oh. Ja genau, doch das Problem ist, du bist es auch. Du bist es auch, du bist es auch, du bist es auch, du bist es auch, du bist es auch. Tío, la tronca, ¿en qué idioma está hablando este tío ahí en la radio? ¿Qué es? Tío. que estás alemán, no conoces este programa tan bueno de música, política, historia, cultura y todo ese rollo. ¿Cómo se llama este programa? ¿No lo conoces? Pero tronco, que es Niemandsland en Contrabanda FM. ¡Diantres! Contrabanda conozco, 91.4, ¿no? Sí, en Barcelona. ¡Claro, aquí en Barcelona! Sí, lo puedes escuchar ahí de tranqui, en tu Kelly, en el coche o incluso en internet. Es que somos muy modernos. ¡Qué guay, eh! Yeah. Erstmal ein Euro. Ey, was willst du von mir? Mein Handy ist kaputt. Kannst du aber mal ein Euro geben, oder? Ey, lass der, Alter. Ey, du Huren, so. Ey, du bist ein Euro und die gerade feucht. Ich hab dir nur Meine Mutten sehen uns Freier, schwangere Mütter und die Manager. Väter schlagen Kinder, Junkies, Punks und ne ganze Pennerschar. Sau und Regen fallen, kotze tauben Menschen, scheiße. Zuhälter und aggressive Bullen ziehen ihre Kreise. Kranke Alkoholiker, hängengebliebene Omas. Studenten, Rapper, Bettler, Jesus-Freaks, Zeugen Jehovas. Sicherheit und Kameras, Lukas, Kickboss und Catcard. Einkaufstaschen voller Shit und Ramschen mit allen Extras. Trotzende Plagenschläger, Politessen, Kontrolleure. Buffalo Soldiers nichts anderes sagen, als gar nicht schwöre. Jede Göre mit Schuhen wie aus Beat Street-Zeiten. Die Straßenbahn gepflastert mit Zitaten aus Bibelseiten. Mit Doofstink zum Himmel wirst im Buden und Benzingeruch. Wann verfallen wir diesen Wahn? Wie lang reichen Ressourcen noch? Plastikbecher, Filter, Kippen, Stress und Kaffee fahren. Gasschwaden, Lastwagen und Taxis, die wie Atem fahren. Es ist die Straße, wie sie leib lebt und stinkt. Deine Umgebung verändert sich und Menschen bleiben, wie sie sind. Jeder Arsch, jede Frau und fast jedes Kind. Alle kennen sie und wissen auch, die Straße stinkt. Es ist die Straße, wie sie leib lebt und stinkt. Deine Umgebung verändert sich und Menschen bleiben, wie sie sind. Jeder Arsch, jede Frau und fast jedes Kind. Alle kennen sie und wissen auch, die Straße stinkt. Ich sehe die Straßenmusiker mit Potenzial und trotzdem arm. Fette Chicks in Jogginghosen, geschminkte Teens, gestylte Damen. Gebuffte Bahnen, Autos rasen mit dem Affenzahn. Duckmäuser voller Scham und Nasen höher als ein Kran. Karatefighter, Künstler und Unterhalter. Nonnenasylanten und 7 Tage Regenwetter hinterm Schalter. Arbeitslose, taube Scheiße, spritzen Automaten. Kanülen und Alufolien, über die auch deine Kinder barfuß traten. Aus allen Ritzen und Ecken kriecht und greift im Müll. Maschinen, Menschen, Agros, Geld, Schweiß, Tränen, Gebrüll. Autos hupen, wollten bluten, U-Bahn kotzen Menschen. Der kleine Mann macht Menschen, auch mit allerletzten Konsequenzen. Immer Attention, Misstrauen, elektrisiert die Atemluft. Es knistert in der Atmosphäre, nervös wie noch Piratenzucht. Klappt Messer, selbsternannte Hacker, Checker und Rapper. Tut mir einen Gefallen und zieht endlich den Stecker. Es ist die Straße, wie sie leib lebt und stinkt. Deine Umgebung verändert sich und Menschen bleiben, wie sie sind. Jeder Arsch, jede Frau und fast jedes Kind. Alle kennen sie und wissen auch, die Straße stinkt. Es ist die Straße, wie sie leib lebt und stinkt. Deine Umgebung verändert sich und Menschen bleiben, wie sie sind. Jeder Arsch, jede Frau und fast jedes Kind. Alle kennen sie und wissen auch. Ich sehe den Streber von früher, der heute voll auf Droge ist. Sämtliche Verbote bist, weil Ghetto hip und wieder Mode ist. Penner werden Firmenchefs, Models hängen bei Dirnentreffs. Keinen interessiert es, ob ich mein gottverdammtes Hirn zerfresse. Kinderschänder laufen frei, Writer müssen sitzen. Reklameschilder blitzen, für Vorlagen zu Köpfe wichsen. Gierige Journalisten mit Fotos, Clipsen und Notizen. Schmierige Proleten sitzen mit Mieten in getunten Kisten. Alkohol ist hochgeachtet, Kiffer werden hart gebastelt. Spiritosen auf Plakaten, Kinder werden damit belastet. Gib dich von allen ab oder du gehörst zu den Gedisten. Ob Nigger, Tapse, Deutsch. Scheiße, es gibt überall Rassisten. Wir werden kälter werden, bis wir an uns selber sterben. Es sind kleine Straßen von der Hölle bis zu den Bergen. Es ist die Straße, wie sie leid lebt und stinkt. Deine Umgebung verändert sich und Menschen bleiben, wie sie sind. Jeder Arsch, jede Frau und fast jedes Kind. Alle kennen sie und wissen auch, die Straße stinkt. Es ist die Straße, wie sie leid lebt und stinkt. Deine Umgebung verändert sich und Menschen bleiben, wie sie sind. Jeder Arsch, jede Frau und fast jedes Kind. Alle kennen sie und wissen auch. Wehe dem aber, der sich an den Kindern versündigt. Das Beste wäre noch für ihn, ihm einen Mühlstein um den Hals zu binden und ihn auf dem Grund des Meeres zu versenken. Jesus Christus. Die Katastrophen und vermischten Nachrichten vom heutigen Freitag, dem 26. März 2010. Niemandsland. Verkehrte Welt, Rom. Der Oberhirte der katholischen Christenheit, Josef Ratzinger, hat am vergangenen Samstag zu den sexuellen Verbrechen in seiner Kirche Stellung genommen. Ratzinger sprach von Scham und Reue und Sünde. Als einziges konkretes Land erwähnte er Irland. Circa 35.000 Fälle von Missbrauch, Sadismus und Vergewaltigung schon vor Jahren ans Licht der Öffentlichkeit gelangt waren. Dort waren diese Fälle ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Ratzingers Stellungnahme kommt spät und klingt schräg, unaufrichtig und geheuchelt. Kein Wort zu den jüngsten Sexualverbrechen in Deutschland. Kein Wort zu den Verbrechen, die während seiner eigenen Amtszeit in München vertuscht worden waren. Der schmutzige Sumpf der systematischen Kinderschändung wird die Riesensekte Katholizismus noch lange beschäftigen. Währenddessen wartet die Zivilgesellschaft auf die bisher ausgebliebene Verhaftungswelle gegen Täter, Mitwisser, Vertuscher und Hintermänner. Der Vatikan steht unter Druck. Diese Demonstranten werfen Papst Benedikt XVI. Vor, dass er Fälle von sexueller Gewalt in katholischen Einrichtungen unter den Teppich gekehrt habe. Wir möchten, dass Papst Benedikt endlich mit dieser Geheimniskrämerei aufhört. In unserer Kirche wurde schon zu viel Schaden angerichtet. Er soll sich endlich erklären und offenlegen, wie er mit diesen Fällen umgegangen ist. Kurz darauf werden die Protestler von der Polizei in Gewahrsam genommen. Am Donnerstagabend, wenige Stunden nach der Demonstration, wird Benedikt von Zehntausenden Pilgern aus aller Welt empfangen. Er hält eine Rede anlässlich des 25. Weltjugendtags. Den Skandal sexueller Gewalt in katholischen Einrichtungen erwähnt er nicht. Ja, meine Damen und Herren, da hatten wir es. Den Skandal erwähnt er nicht. Er lässt sich feiern von hörigen Sektenmitgliedern seiner Sekte, seiner katholischen Kirche. Und Demonstranten werden in Rom festgenommen, weil sie gegen die sexuelle Gewalt durch katholische Priester protestieren. Da kann man nur sagen, verkehrte Welt, oder? Ja, und die anderen, die ihn angeguckt haben mit strahlenden, leuchtenden Augen, denen hat er dann wahrscheinlich noch was vom Keuschheitsgebot erzählt, ne? Der Jugend der Welt, dass sie doch bitteschön sich keusch verhalten soll. Es ist nicht zu fassen, es ist unglaublich und man sollte diesen Leuten wirklich jedes Recht absprechen, öffentlich zu wirken und tätig zu werden. Man sollte vor allen Dingen ihnen alle Erziehungsinstitutionen aus der Hand nehmen und unter staatliche, streng kontrollierte Aufsicht zu stellen. Und am besten die von Frauen verwalten zu lassen und nicht von Männern vergewaltigen zu lassen. Das wäre eine Maßnahme, die als Sofortmaßnahme, als Mindestsofortmaßnahme ergriffen werden müsste, um mit diesen Verbrechen aufzuräumen. Zürich. Nach dem Tod eines Abschiebehäftlings auf dem Zürcher Flughafen setzt die Schweizer Regierung vorerst alle Abschiebeaktionen aus. Der 29-jährige Mann aus Nigeria, der wegen Drogenhandels verurteilt war, sollte mit einem Sonderflug in seine Heimat zurückgebracht werden. Im Jahr 2009 schob die Schweiz insgesamt 360 Personen in 43 Sonderflügen in ihre Heimatländer ab, da diese sich geweigert hatten, das Land freiwillig zu verlassen. Ratzinger und der sexuelle Aggressionsskandal der katholischen Kirche. Der österreichische Priester Udo Fischer wirft dem derzeitigen Papst Josef Ratzinger diese Woche in der Presse Komplizenschaft mit den Sexualtätern innerhalb der katholischen Kirche vor. Der Papst habe von den Sexualverbrechen gewusst und wissentlich nichts dagegen unternommen. Vertuschen war und ist die einzige Antwort der katholischen Hierarchie auf die von ihren Angehörigen begangenen Kinderschändungen. Fischer erklärte am Montag gegenüber der Presse, Zitat, dass die katholische Nomenklatur in Rom 1962 in einem geheimen Erlass festgelegt hat, der die Spielregeln für sexuelle Verbrechen festlegt. Hierin heißt es, das Opfer darf nicht sprechen, wenn es von einem Angehörigen des Klerus geschändet wurde, denn es unterliege dem Beichtgeheimnis. Man hat dem Opfer also mittels des Beichtgeheimnisses den Mund verboten. Es ist ein Erlass. Dieses Dekret wurde, nachdem es auf Lateinisch und Englisch ins Internet lanciert worden war, 2001 noch einmal von Ratzinger überarbeitet. Es heißt De Delictis Gravioribus und unterstellt jede Kompetenz bei Sexualverbrechen dem Heiligen Stuhl. Klar, die wollen die Sache selber unter sich regeln. Wir natürlich, wir, die Zivilgesellschaft, wir warten darauf, dass Interpol endlich einen Haftbefehl gegen die römische Kurie, Ratzinger, die Kardinäle und hunderte Bischöfe erlässt. Wegen Beihilfe zur Kinderschändung in zigtausenden Fällen. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, systematische Kinderschändung, notorische Folter, Misshandlung, Körperverletzung, Missbrauch, Amtsanmaßung, Verdunkelung, Vertuschung, Beihilfe zur Pädophilie, Kindesmissbrauch und vielen weiteren Straftaten mehr. Es klingt jämmerlich und beleidigend, wie Ratzinger alias Papst Benedikt in einer Stellungnahme vom Wochenende die Gnade Gottes für die Sünder beschwört. Ein beispielloses, unverschämtes Spektakel, das dieser Mann der Öffentlichkeit bietet. Diese Leute gehören ins Gefängnis und sonst nichts. Und mit ihnen alle Hintermänner. Warum hat die NATO die Taliban bombardiert? Warum bombardiert die NATO nicht den Vatikan? Das fragen wir uns hier im Niemandsland. Ist natürlich ein Satireaufruf. Die NATO wird niemals den Vatikan bombardieren. Aber es wäre gerecht, oder? Meine lieben Mit-Tertullianos. Ja, interessant fand ich auch diese Geschichte, dass jetzt bei sexuellen Vergehen dann nicht mehr die einzelnen Diözesen zuständig sind, sondern dass das alles direkt, wie du sagst, dem Heiligen Stuhl unterstellt wird. Also es wird dann unter den Heiligen Stuhl gestellt und dann passiert der Heilige Stuhlgang und dann ist die Scheiße am Kochen. Ja, ja, ja, das ist wirklich wahr. Also ich wundere mich, dass die Zivilgesellschaft sich so wenig aufregt, dass es keine Massenproteste gibt, dass die Eltern dieser Kinder, es wird natürlich auch von der Presse viel vertuscht, das muss man auch dazu sagen. Ich habe mir gestern den Spaß gemacht und auf der Internetseite von El País zu der letzten Meldung zu diesen Geschichten mir diesen Blog anzugucken. Da waren schon 300-400 Leute hatten da Kommentare geschrieben, ja. Und unheimlich viele verteidigen also die Kirche und den Papst und sagen, ja, das gibt's ja auch noch woanders, nicht nur in der katholischen Kirche, und das ist nur eure atheistische Haltung, die euch da die Feder in was ihr schreibt diktiert. Und also unheimlich vieles hat mich wirklich gewundert. Ja, und dann habe ich mir überlegt, warum machen die das? Natürlich gibt's das auch in Familien. Der Vater vergewaltigt in der Nacht die Tochter und oder auf der Arbeit und so. Überall gibt's das natürlich. Aber dass gerade die Leute, die mit ihren Moralvorstellungen uns seit Jahrhunderten da das Leben schwer machen, gerade die. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was kann man eigentlich zu deren Entschuldigung anführen? Und dann ist mir tatsächlich was eingefallen. Vielleicht sind es ja gar keine Schweine oder böse Menschen, sondern die haben einfach unseren Herrn Jesus Christus falsch verstanden. Weil der hat doch mal gesagt, lasset die Kindlein zu mir kommen. Und vielleicht haben die das einfach wörtlich genommen und nicht richtig verstanden. Ja, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Sie haben die Kindlein zu sich kommen lassen und es ist eine große Schweinerei. Das muss man sagen. Und wie gesagt, wir warten auf die immer noch ausbleibende Verhaftungswelle. Themenwechsel: Madrid, Berlin, Paris. Es ist die Stunde des Planeten. Hunderte, vielleicht sogar Tausende von berühmten Bauwerken und Gebäuden werden am morgigen Samstag, dem 27. März um 20.30 Uhr auf der ganzen Welt die Lichter abschalten. Das Motto lautet, mach das Licht aus, mach den Planeten an. Es handelt sich um eine Initiative der Organisation WWF, die dadurch gegen die globale Klimaerwärmung protestieren will. Mehr als 1 Milliarde Menschen in 6000 Städten der Welt werden sich an der symbolischen Aktion Licht aus beteiligen. Eine Stunde lang soll die Verdunklung andauern. Wie gesagt, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Stunde des Planeten wurde zum ersten Mal 2007 abgehalten. Vom Big Ben in London, dem Times Square in New York, dem Eiffelturm in Paris, der Alhambra in Granada, über die Pyramiden in Gizeh bis hin zu allen Coca-Cola-Reklamen wird es dunkel werden. Werdet ihr mitmachen? Werdet ihr zu Hause die Lichter ausschalten? Aber ich weiß noch nicht. Also im Prinzip würde ich da schon gerne mitmachen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob da Barca spielt um diese Uhrzeit. Da muss ich mich dann vorher nochmal informieren. Tokio. Dienstag, 23. März. Der japanische Regisseur Akira Kurosawa feierte seinen 100. Geburtstag. Das 1910 geborene Kinogenie des japanischen Films wurde weltberühmt dank Filme wie Rashomon von 1950, Leben von 1952 und eine Reihe von Samurai-Legenden, zum Beispiel die Sieben Samurais von 1954, Blutthron von 1957 oder die kongeniale Macbeth-Adaptation Das Schloss im Spinnenwald von 1958. Kurosawas Filme hatten großen Einfluss auf Hollywood-Regisseure und die Italo-Western der 60er Jahre. Aachen, das frühere SS-Mitglied Heinrich Böhre, 88 Jahre alt, wurde am Dienstag von einem Strafgericht in Aachen zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Böhre gilt als Mörder an drei holländischen Zivilisten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Berlin, Knast für vier Rentner und Rentnerinnen, die ihren Finanzberater entführt hatten. Das Landgericht Traunstein in Bayern verurteilte am Dienstag die Angeklagten zu Freiheitsstrafen zwischen 18 Monaten und 6 Jahren. Die Verurteilten sind zwischen 60 und 80 Jahren alt. Die Rentner hatten durch die betrügerischen Finanzoperationen eines Deutsch-Amerikaners, der mit Immobilienfonds zu spekulieren angab, ihre Ersparnisse verloren. Sie versuchten, den Entführten zu zwingen, ihnen das Geld zurückzugeben. Der konnte allerdings die Polizei einschalten und die Entführer wurden festgenommen. Da haben wir es wieder, ne? Linke Gewalt. Das war linke Gewalt. Vier Rentner entführen ihren Finanzberater, der sie reingelegt hat. Und sie sitzen jetzt im Knast und er läuft frei rum. Und er hat die Millionen irgendwo und läuft frei rum. Ja. Verkehrte Welt. Nochmal verkehrte Welt, Havanna, Bogota. Ein toter Häftling in einem kubanischen Gefängnis, der an den Folgen eines Hungerstreiks starb, bringt unsere Presse zum Aufheulen. Wütende Kommentare über das menschenverachtende Castro-Regime werden verbreitet. Der größte Skandal, der Massenmord an mindestens 2000 jungen Männern durch das mit den USA und dem Westen befreundete Kolumbien, ist den professionellen Klagemännern nicht einen Entrüstungskommentar wert. Die kolumbianische Armee ermordete jahrelang junge Männer aus den ärmsten Volksschichten und gab sie als Guerilleros aus, um eine von den USA ausgeschriebene Kopfprämie zu kassieren. Nach neuesten Ermittlungen halten derlei Morde auch zur Zeit noch an. Falsche Positive heißen die Ermordeten im zynischen Militärjargon. Kolumbiens Präsident Uribe gilt bei westlichen Regierungen als Musterdemokrat. Verkehrte Welt. Vielleicht noch eine verkehrte Weltmeldung. Wer erinnert sich noch an Margot Käßmann? Berlin-Rom. Margot Käßmann, Bischöfin und Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, wurde, Achtung, mit 1,3 Promille Alkohol im Blut beim Autofahren erwischt. Das war im Februar. Die Bischöfin trat daraufhin freiwillig zurück, weil sie das Vertrauen ihrer Gläubigen verloren zu haben glaubte. Josef Ratzinger, Papst und Oberhaupt der katholischen Kirche, mitverantwortlich für jahrzehntelangen Sexualterrorismus an Kindern durch seine Priester, tritt nicht zurück. Verkehrte Welt. Jemen. Über 25% der jemenitischen Frauen müssen im Alter unter 15 Jahren heiraten bzw. werden als Kinder verheiratet. Mitverantwortlich dafür ist die extreme Armut zusammen mit der frauenverachtenden islamistischen Stammestradition, die begünstigt den Verkauf von jungen Mädchen an heiratswillige Männer und Greise. Nun berät das jemenitische Parlament über ein Gesetz zur Abschaffung der pädophilen Ehe. Kinder sollen mindestens 17 Jahre alt sein, um heiraten zu dürfen. Zum ersten Mal nun demonstrierten am Dienstag dieser Woche in Sanaa ca. 100 Frauen und Mädchen gegen die Kinderehe. Eine Gegendemo von religiösen Islamführern aufgepeitscht vereinigte nach Presseagenturen über 1000 Frauen, die gegen das Gesetz zur Abschaffung der Kinderehe sein sollen. Die islamischen Führer argumentierten, dass der Prophet Mohammed ja auch eine Neunjährige geheiratet habe, Aisha. Beim Bart des Propheten könne die Ehe mit Kindern also nicht falsch sein. Die pädophile Internationale weltweit am Werk, von Rom bis Sanaa im Jemen. Innenminister ruft zum Kampf gegen Links auf, das hatten wir schon. Diese Meldung noch einmal ganz kurz. Ein Kommentar der Linkspartei. Die Linkspartei warnte hingegen vor einer Verharmlosung des Neofaschismus. Der Feind steht rechts, erklärt die Innenexpertin und Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke. Wer Neonazis und Linke in einen Topf wirft, handelt verantwortungslos. Der Kommentar der Linkspartei zum Thema Innenminister ruft zum Kampf gegen Links auf. Mordsgeschäfte. Berlin. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Sarah Wagenknecht, erklärt zur Renditesteigerung der Rheinmetall-Konzerns von 11,3% in der Rüstungsindustrie, Zitat: Der Gewinn des Rheinmetall-Konzerns ist kein Anlass zur Freude, sondern ein besorgniserregendes Zeichen für die wachsende Bedeutung der Rüstungsindustrie. Paradoxerweise geht die Wirtschaftskrise mit einem Aufschwung bei der Produktion und dem Export von Waffen einher. Obwohl die Schuldenberge wachsen und der Ruf nach Sparprogrammen immer lauter wird, verschleudern die Staaten tendenziell noch mehr Geld für Waffen- und Militäreinsätze. Dank Konzernen wie Rheinmetall belegt Deutschland beim Export von Waffen inzwischen einen traurigen Spitzenplatz in Europa und Platz 3 weltweit. Innerhalb von nur 5 Jahren haben sich die deutschen Rüstungsexporte mehr als verdoppelt. Und dieser verheerende Trend wird sowohl von der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wie auch von der Bundesregierung noch unterstützt. Dabei wäre es viel sinnvoller, sämtliche Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden, den deutschen Verteidigungshaushalt deutlich abzusenken und mit den eingesparten Geldern die Konversion zu fördern. Eine Umstellung von den militärischen auf die zivile Produktion ist längst überfällig und auch ohne Verlust von Arbeitsplätzen möglich. Das Bundeskabinett und die Rüttger-Regierung müssen sich endlich dafür einsetzen, dass die Rheinmetall AG ihre Mordsgeschäfte aufgibt und sich auf die rein zivile Industrieproduktion konzentriert. Evo Morales lädt zum Alternativgipfel ein. In Bolivien werden tausende Teilnehmer zur Weltkonferenz der Völker über den Klimawandel erwartet. Nach dem Scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen soll nun die 4. Stadt Boliviens, Cochabamba, zur Welthauptstadt des Umweltschutzes werden. Der bolivianische Präsident Evo Morales hat für den 20. bis 22. April zur ersten Weltkonferenz der Völker über den Klimagipfel und die Rechte der Mutter Erde eingeladen, um mit diesem alternativen Treffen im Vorfeld des nächsten offiziellen UN-Klimagipfels, der vom 29. November bis zum 10. Dezember 2010 in Mexiko stattfinden soll, Druck auf die Großmächte auszuüben, damit diese dann zu echten Zugeständnissen gezwungen sind. Mit dem Echo auf seine Einladung zeigte sich der Staatschef einen Monat vor dem Termin absolut zufrieden. Es habe bereits jetzt alle Erwartungen übertroffen. Bislang hätten 90 Regierungen zugesagt, Delegationen nach Bolivien zu entsenden. Hinzu kämen Vertreter der sozialen Bewegungen aus Afrika, Asien, Europa und Amerika, unterstrich Morales bei einer Kundgebung in der rund 160 Kilometer von Cochabamba entfernten Kleinstadt Independencia. Besonders das große Interesse unter den Basisorganisationen habe ihn überrascht, so der Staatschef. Als wir zu dieser Weltkonferenz eingeladen haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass in Cochabamba Hotels fehlen werden. Deshalb denken wir jetzt darüber nach, Zelte aufzubauen, um die Repräsentanten zu beherbergen. Neben den Mitgliedstaaten der Bolivarischen Allianz für die Völker unseres Amerikas, ALBA, haben auch Peru, Kolumbien, Chile, Brasilien, Argentinien, Mexiko und Costa Rica ihre Teilnahme zugesagt. Der Große Rat der indigenen Völker aus Kanada und den USA wird ebenso in Bolivien vertreten sein wie Regierungen aus Afrika und Asien. Aus Europa haben bislang der russische Präsident Dmitri Medvedev und Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy in La Paz um offizielle Einladung gebeten. Ob sie die bekommen, ist eine andere Frage. Naja gut, die kriegen die. Evo Morales hofft deshalb auf ein interessantes und historisches Ereignis. Zum Abschluss der Konferenz sollen die versammelten Regierungschefs konkret Vorschläge vorlegen, wie die Mutter Erde und damit die Menschheit gerettet werden können. Dazu werden im Felix Capriles Stadion mindestens 15.000 Menschen erwartet. Konkrete Vorschläge. Boliviens Außenminister David Cochewanka kündigte an, dass die nach Cochabamba reisenden Politiker auch über den bolivarischen Vorschlag beraten werden, ein weltweites Referendum über die für den Schutz der Umwelt notwendigen Maßnahmen durchzuführen, sowie einen internationalen Klimagerichtshof einzurichten. Aus Nicaragua kommt der Entwurf einer universellen Erklärung des Gemeinwohls der Mutter Erde und der Menschheit, der von dem brasilianischen Theologen Leonard Boff und dem ehemaligen Präsidenten der UN-Vollversammlung Miguel de Escoto verfasst wurde und von Nicaraguas Präsident Daniel Ortega in Cochabamba eingebracht werden soll. Das ist die Antwort auf die Habgier der imperialistischen Kapitalisten, die den Planet und die Natur zerstören, nur um noch mehr Geld zu bekommen und ohne sich um die Zukunft zu scheren, erklärte Boff bei der Vorstellung des Dokuments Ende Februar in Managua. De Escoto seinerseits nannte das Scheitern des Gipfeltreffens in Kopenhagen eine Gnade Gottes. Denn dadurch sei deutlich geworden, dass wir von den kapitalistischen Mächten wie den USA und Europa nichts erwarten können. Die Freiheit. Die Freiheit. Das sehen wir daran, wie weit ein Mensch geht, um die Freiheit zurückzuerlangen, die man ihm genommen hat. Sie werden ihre Ketten zerbrechen. Sie werden ihre Feinde dezimieren. Sie werden wieder und wieder und wieder gegen alle Hindernisse, gegen alle Vorteile versuchen, nach Hause zu kommen, nach Hause zu kommen. Zum Atmen, mehr wert als Reihenhäuser, Schecks und Wagen. Viele checken's nicht und machen sich zu Mamas Sklaven und jagen an allen Tagen hinter mehr wie Fische hinterm Maden. Meinen keinen Schaden, solange sie am Monatsende schwarze Zahlen auf ihrem Konto haben. Vergessen aber eine kleine Feinheit, und zwar Freiheit ist und bleibt das Highlight. Doch Geld, Bimbos wollen Lug und Trug und kriegen davon nicht genug. Jab's nach Status bis zum letzten Atemzug. Was macht dich zum Reichen? Fragezeichen, das Gehen über Leichen, Blutverträge unterzeichnen. Klar, Geld ist schon wichtig und ich hätte gern mehr von. Doch es wäre nicht richtig zu vergessen, wo ich herkomme. Denn was soll ich mit nem Benz, halb so groß wie ein Omnibus, wenn ich mein Weed da drin ganz alleine rauchen muss? Doch wo der Rubel rollt und Bargeld lacht, hat er mit den Scheinen auch gleichzeitig Macht. Das Gesetz ist hart, Geld macht es weicher, alle Menschen sind gleich, bist du reicher, bist du gleicher. Wie die Zukunft unseren Namen schreibt, es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt, dass sie der Freiheit, wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege, meilenweit, check, aus unseren Zeilen schreit, Freiheit ist und bleibt das Highlight. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit, es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt, dass sie der Freiheit, wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege, meilenweit, check, aus unseren Zeilen schreit, Freiheit ist und bleibt das Highlight. Maverick, es gibt so viele Möglichkeiten, den Leuten zu zeigen, nicht nur mit Worten Massen anzutreiben. Mach die Augen auf und dreht das Alphabet, das mit MVK die Raps verteilt in diesem Lied der Freiheit. Wir tun das für uns und auch für dich, und was du aus der Lehre dieser Zeilen schließt, überlass dich deiner Sicht. Freiheit ist Licht für mich und niemand wird mir diese stehlen. So ist auch wichtig aus Erfahrung den richtigen Weg zu wählen. Ein Ziel in unserem Leben brachte mir die Religion, ein Leben auch Buchstaben muss und Leistung zu vertonen. Deswegen muss ich überlegen, was tue ich am Tag, jeden Tag am Start, und jede Tat macht mein Herz stark. Oft werd ich verrückt und denke an die Welt, es geht ums Geld. Und mordet man im Krieg, ist man in seiner Heimat hält. Hunger auf Erden, die einen fressen, andere sterben. Niemand merkt, dass Politik die Menschen von links nach rechts kriegt. Lass doch nichts anreden, sei du selbst, befolgst du nicht mehr dieser Regel. Fällst du ihm was Bein, das du dir stellst. Schaust du auf den Grund deines Lebensbefund, siehst den Stern, wie der Himmel greift, nah andererseits so fern. Nach vorn geht unser Weg, nicht für jedermann zu offenbaren. Wir kamen, sahen und wissen, wie wir weiterfahren. Das Handeln steht hier im Freien, nutzt die Möglichkeiten, denn es sind diese Freiheiten, die mich durchs Leben leiten. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt, dass sie der Freiheit. Wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege, meilenweit, check, aus unseren Zeilen schreit. Freiheit ist und bleibt das Highlight. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt, das Lied der Freiheit. Wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege, meilenweit, check, aus unseren Zeilen schreit. Freiheit ist und bleibt das Highlight. Liebe, Hoffnung, Wahrheiten vergammeln nicht. Öffne dein Herz und du siehst, Rebellen versammeln sich. Hitman und Albino mit Collabo. Ich denk an Dutch, rest in peace, hier kommt die neue Apo. Der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall im Camp. Auf freiwilliger Basis, der Geist betäubt wie durch Tabletten. Philosophen aller Zeiten blieben wirkungslos. Egoismus hängt an unseren Haken und man wird sich los. Ich geh meinen Weg und denke nach über uns Humanoide. Wir meine eigene Legis Judi und Exekutive. An alle, die's nicht glauben, was ich rap, das mein ich auch. Leider sind so viele Menschen, nur schein heilig drauf. Misstrauen ist die Folge, man igelt sich ein. Und plötzlich ist man mit dem Typen Spiegel allein. Nein, so soll's nicht sein, sagte Bino auf dem lyrischen Minarett. It takes a nation of millions to hold us back. Wenn ich die Welt sehe, dann frag ich mich, ob Freiheit für jedermann überhaupt irgendwann geben kann. Wahrscheinlich nicht, solange wir noch leben, man. Weder weit entfernt noch gleich neben, man. Wahrscheinlich hast du recht, Menschen, die ihre Freiheit verlieren. Kann nur passieren, wenn Menschen anderer Leben diktieren. Die einen verlieren das Spiel, wovon die anderen profitieren. Weil sie die Macht zentrieren und im Herz erfrieren. Zelebrieren ihre Taten dank korrupter Politik. Du musst kapieren, nicht zu sagen heißt kapitulieren. Wenn du glaubst, du änderst was durch alles ignorieren, dann hast du dich geschnitten wie beim Erstmal rasieren. Wie die Zukunft unseren Namen schreit, ist für Zeit. Befreiung aus dem Neid zeigt das Lied der Freiheit. Wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege meilenweit. Checkt aus unseren Zeilen, schreit Freiheit ist zum Blatt das Highlight. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt das Lied der Freiheit. Wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege meilenweit. Checkt aus unseren Zeilen, schreit Freiheit ist zum Blatt das Highlight. Fight for freedom, writing for freedom, bereit und entschieden mit aller Kraft und um jeden Preis zu siegen. Solange mein Herz schlägt, werde ich weiten und übersteigen, bis wir eines Tages endlich alle unsere Flügel. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, ein Thema, das wir heute noch auf dem Niemandsland-Themenprogramm haben, ist das Thema Organspenden. Da hat Nasila sich kundgetan. Nasila, was ist eigentlich eine Organspende? Jeder weiß das natürlich, aber wie würdest du das definieren? Also eine Organspende ist, oder die Organspende bezeichnet man als das zur Verfügung stellen von Organen zur Transplantation. Und es gibt einmal die Lebensspende. Und einmal die Organspende nach dem Tod. Also das einmal nochmal zur Definition. Und es ist so, dass bei der Lebensspende ein lebender Mensch ein Organ an einen anderen Menschen spendet. Und das kann zum Beispiel eine Niere sein, weil wir verfügen über zwei Nieren. Das ist ein paariges Organ. Deswegen steht bei der Lebensspende eben diese Möglichkeit steht offen. Dann kann man auch Teile der Leber spenden, was aber nicht mehr als 50% tragen. Die kann nachwachsen, die Leber, ne? Die Leber ist regenerativ und kann dadurch halt sich auf jeden Fall nicht neu bilden, aber doch eigentlich schon, ist regenerativ, ja doch. Und dazu man kann es im Knochenmark auch machen, man kann Knochenmark spenden, man kann Spermien spenden, Eizellen spenden. Das sind all die Dinge, die man machen kann, wenn man lebt und was Gutes beitragen will oder es vielleicht auch nur als notwendig sieht. Dann gibt es die Organspende nach dem Tod. Hierbei können alle Organe zur Transplantation verwendet werden. Wenn, und das ist sehr wichtig, wenn der Hirntod sicher nachgewiesen ist. Mhm. Das heißt, es muss der Hirntod nachgewiesen sein und wenn das der Fall ist, darf man alle Organe, die zur Verfügung stehen, zur Transplantation freigeben. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, was häufig gemacht wird, das Herz wird benutzt. Also das Herz stellt eine Möglichkeit dar, die Lungen, die Niere, Blutgefäße, Hornhaute, Augen, Bauchspeicheldrüse, gerade bei Diabetikern super. Ebenfalls die Niere, Knochengewebe, Knorpelgewebe. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Und Und wenn ich jetzt nicht so lange warten bin, bis ich tot bin, also Lebensspende zum Beispiel, ich sauf nicht so viel, also eine von den zwei Nieren kann ich spenden, außer dass ich mich dann als ein besserer Mensch fühlen kann, weil ich irgendeinem anderen geholfen habe, springt da auch sonst noch was raus für mich? Also wenn ich zum Beispiel meine Arbeit verliere und die Miete nicht mehr bezahlen kann, kriege ich da was dafür und kann dann noch vielleicht noch ein halbes Jahr länger Miete zahlen oder so? Also das auf jeden Fall. Ich glaube, also offiziell in Deutschland ist es nicht so. Ist das natürlich nicht möglich. Hm. Und man hat zum Beispiel auch, es ist auch gesetzlich geregelt, dass Lebende nur dann Organe spenden dürfen, wenn zum Beispiel sie ein Partner. Wenn der das Einverständnis gibt. Nein. Ach Quatsch. Zum Beispiel ist es so, dass zum Beispiel. Ach so. Du darfst halt nicht an alle spenden. Du darfst an deinen Ehegatten spenden, okay, an Verwandte zweiten und dritten Grades, an nahestehende Personen. Und das ist halt gesetzlich geregelt und wird auch überprüft. Ja. Und deswegen ist es nicht sehr einfach, eben auch wenn man halt lebend ist und spenden möchte, so das zu umgehen. Also ich kann nicht einfach einem Krankenhaus irgendein Organ zur Verfügung stellen, falls sie es brauchen. Nein, ach Quatsch, das ist halt nicht wie bei der Blutspende, wo man halt Blut spendet und dann 20 Euro oder ein Brot mit Käse bekommt oder so. Also es gibt da keine Gegenleistung. Es ist halt ziemlich strikt. Wenn es korrekt abläuft, ist es relativ gut gesichert. Aber klar, es gibt halt auch es gibt auch Grauzonen und es kann auch anders laufen. Das heißt, es gibt eine ganz klare gesetzliche Regelung, Nursila, zu diesem Thema. Ist das richtig? Und die ist auch international oder ist die von Land zu Land verschieden? Ja, das ist die Sache, weil es gibt weltweit verschiedene Regelungen und es gibt vier verschiedene Regelungen, die dominieren. Das ist einmal die Widerspruchsregelung. Ja, die Widerspruchsregelung. Hier muss der Verstorbene zu Lebzeiten ausdrücklich widersprechen, also der Organspende widersprechen. Das zum Beispiel wir sprechen jetzt über, ich beziehe mich jetzt gerade auf Organspenden nach dem Tod, ja. Das heißt, wenn ich nicht ausdrücklich festlege, dass das Organ nicht verwendet werden soll, meine Organe nach dem Tod nicht verwendet oder weiterverwertet werden sollen, können sie machen, was sie wollen. Und das zum Beispiel passiert in Spanien. Das kann man in Spanien sehen. Es gibt in Österreich die Gesetzgebung, in Luxemburg, Portugal, Polen, Slowenien, Ungarn und in Ungarn. Dann hat man die Zustimmungsregelung. Das ist die erweiterte Widerspruchsregelung. Hier können auch Angehörige widersprechen. Und das zum Beispiel gibt es in Frankreich, Italien, Russland und Schweden. Dann gibt es die Zustimmungsregelung. Und hier muss der Verstorbene zu Lebzeiten ausdrücklich zugesagt haben oder zugestimmt haben. Und das zum Beispiel trifft man in den USA wieder oder vor. Und dann gibt es die erweiterte Zustimmungsregelung. Und hier ist es so, dass ersatzweise auch noch Angehörige zustimmen können nach dem Tod. Und das haben wir zum Beispiel in Deutschland, auch in der Türkei, in den Niederlanden, in Großbritannien. Ist das manchmal nicht kompliziert, wenn ganz dringend eine Leber gebraucht wird und ein Unfalltod liegt vor? Ich habe letztens in einem Krimi gesehen, da hat jemand, das war bei Dr. House, da war die Szene, die brauchten eine Spenderniere und sie hatten gerade rausgekriegt, da ist ein Autounfall passiert. Ein sowieso ist gerade mit seinem Auto tödlich verunglückt und da ist Haus und ein anderer Arzt, die sind hingefahren zur Ehefrau und haben die sofort an Ort und Stelle überredet, die Niere rauszurücken. Ja. Sind das nicht groteske Situationen auch? Ja, das ist auch ein Problem, also das ist eine generelle Kritik, auch ein Kritikpunkt. Stimmt. Klar, in solchen Momenten muss man schnell entscheiden. So, ja. Da kann man nicht lange nachdenken, so kann man nicht lange überlegen. Und klar, es kann natürlich sein, dass man in dem Moment dann nicht in der wirklichen Verfassung ist, man ist nicht vorbereitet und man kann halt dann auch falsche Entscheidungen treffen oder halt auch aufgrund des Druckes in dem Moment dann auch vielleicht eine Entscheidung treffen, die man vielleicht, wenn man nachgedacht hätte, nicht getroffen hätte, klar. Aber das ist natürlich immer schwer zu kontrollieren, ja. Und die ganzen ethischen Fragen, zum Beispiel, ich als Spender kann nicht verhindern, dass andere dann mit meinen Organen Geschäfte machen. Ist das auch garantiert? Dass irgendein Krankenhaus nicht meine Leber dann verkauft, einfach für 2000 Dollar. Ich gebe die freiwillig und der verkauft die. Also in Deutschland ist es gesetzlich wirklich gut geregelt. Also und zum Beispiel die Ärzte selber, die im Krankenhaus behandeln, die haben zum Beispiel gar keinen Zugriff darauf. Es gibt natürlich die Institutionen, die dafür zuständig sind, für den Handeln, für das Koordinieren dieser Organe, für die Ausgaben, für das all dieses ganze Bürokratische. Klar, sollte man in dem Bereich tätig sein und vielleicht eventuell jemanden kennen, der das nötig hat oder nach mehr Geld ausschaut oder so, dann klar, wäre es möglich. Aber der Arzt selbst im Krankenhaus, der könnte es nicht machen, nicht in Deutschland. Also er muss dann mindestens versuchen, in diese Kommission reinzukommen, wenn er da Geschäfte machen will. Ne? Dann müsste er dann über Vitamin B oder so dann an eine Niere, an eine Leber rankommen. Das wäre natürlich möglich. Du selber, Nasila, bist du Spenderin? Hast du einen Spendenausweis? Ja. Ja? Mhm. Und welche Teile deines Körpers würdest du spenden im Falle deines plötzlichen Ablebens? Alles. Ich habe gar kein Problem damit. Also ich würde auf jeden Fall alles spenden. Ja. Also von der Augen, also von der Hornhaut der Augen. Ja. Außer der Seele, die Seele, die kommt ja in den Himmel. Genau, die kommt aufgrund dessen. Ja, hier die Christen zum Beispiel haben jetzt auch zugestimmt. Selbst die haben es jetzt als moralisch, Die Christen, wen meinst du, die katholische Kirche oder die evangelische Kirche oder? Das weiß ich nicht, ich habe jetzt generell das Christentum, ich weiß nicht. Gut. Wurde auch, glaube ich, das ist auf der Seite, wo ich die Information her habe, wurde auch nicht konkret darauf eingegangen. Aber es könnte natürlich sein, dass die evangelische war. Die sind ja. Die sind da liberaler, glaube ich, die Evangelen, weil die Katholiken, das läuft ja doch alles ein bisschen orthodox ab. Da muss der Papst erst zustimmen. Ratzinger. Ja. Was man aber machen kann, also auch gerade hier, wenn man zum Beispiel in Spanien ist, ist natürlich so, dass man. Weil das Problem ist, dass momentan halt zu wenig Organe zur Verfügung stehen. Das ist ja der Grund, warum es auch diese Korruption gibt. Der Grund, warum man dann vielleicht, wenn man reich ist oder so, oder irgendwie sich dann irgendwelche Organe aus dritten Weltländern anschafft, hier und da. Klar. Ja, ja. Würde es genügend Organe geben, könnte man vielleicht auf diese Art der Korruption verzichten. Mhm. Was es verursacht, ist, dass es unheimlich lange Wartelisten gibt. Und zum Beispiel jemand, der ein Nierenversagen hat oder so, 6 bis 8 Jahre durchschnittlich in Deutschland auf eine Niere warten muss. Das sorgt natürlich dafür, dass die Menschen krepieren an ihren Krankheiten. Die sterben vorher, klar. Und deswegen ist halt auch so unheimlich wichtig, dass man die Leute auch darauf aufmerksam macht und sagt, Leute, überlegt euch, seid ihr bereit dafür? Ihr müsst keine Lebensspende machen, weil das ist auch wirklich was ganz anderes. Aber wenn man gestorben ist und wenn man dann jetzt nicht so christlich, also man kann auch Christ sein, wie gesagt, die Christen haben ja auch zugestimmt. Aber wenn man der Ansicht ist, der Körper ist, ne, der ist tot und man kann was machen, so. Oder ein Teil davon ist noch zu verwenden. Also bei mir, meine Lunge würde ich niemandem empfehlen. Raucherlungen, die sind ein ungeeignetes Spendenobjekt. Ja, okay, die kontrollieren natürlich auch die Organe, ne, bevor sie gespendet werden. Das glaube ich auch, die gucken da vorher mal rein. Ist die gebrauchbar, die Lunge, oder nicht? Was man aber zum Beispiel machen sollte, ist, wenn man keinen Spendeausweis hat oder so, dann sollte man vielleicht mit seinen Angehörigen mal darüber sprechen, mit nahen Verwandten, Angehörigen, mit Freunden, mit dem Ehepartner vielleicht oder so. Und einfach mal auch die Leute darauf aufmerksam machen, so was man selbst für eine Einstellung hat. Weil es ist so, dass 70% der Bevölkerung einverstanden sind mit dieser Idee, sich komplett der Medizin. Aber niemand tut den konkreten Schritt, irgendwas, ein Formular niederzuschreiben oder so. Dabei ist es halt super einfach. Es gibt zum Beispiel hier auf der BZGA-Seite, das ist eine Organspendenseite, die kann man oft im Internet unter organspende-info.de besuchen. Und das ist eine Seite, wo man zum Beispiel im Internet selbst den Spendeausweis ausführen kann und ausdrucken lassen kann. Da hat man quasi innerhalb von 5 Minuten sich einen Spendeausweis gemacht. Legt man sich vielleicht nochmal ins Portemonnaie rein, damit, wenn ein Unfall mal, Autounfall oder sonst was. Ja. Sagst du nochmal bitte die Internetadresse? organspende-info.de. Wenn man... Sind jetzt natürlich in Deutschland, wenn man jetzt in Deutschland selbst lebt. Ja, ich habe die Seite Organspende, Transplantation. Gibt es auch unheimlich viele Informationen. Super. Sebastian hat einen, Markus auch. Anna überlegt noch und Sie jetzt informieren. Organspende. Da gibt es halt auch einen Link, da gehst du halt auf Organspendeausweis, einen Spendeausweis und dann kommst du halt direkt auf diese ganzen Ausdruckformulare und so. Ja. Wenn man jetzt kein Internet hat oder wenn man jetzt in Deutschland selbst lebt, man kann auch in die Apotheken gehen oder in die Arztpraxen. Aha. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aha. Den Arzt nochmal vielleicht fragen oder so. Ist halt super einfach, man kann da auch auswählen, so welche Organe man zur Verfügung stellen möchte, welche nicht und so, also ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, es gibt ja sehr viele Links, Selbsthilfegruppen, die bieten Material an, dann haben wir Schulen, Material für Lehrer und Lehrerinnen, Arztpraxen, Presse, es gibt jede Menge Pressemitteilungen, Studien, Radioaktionen auch, vielleicht schauen wir da mal kurz rein. Hier gibt es Radiobeitrag 2009. Mal gucken, ob wir den hier mal kurz einblenden können, wenn wir das Thema schon mal behandeln. Das war für mich ein unglaublich schönes Gefühl. Ohne die Herztransplantation hätte ich die letzten 16 Jahre nicht erlebt. Angelika Breuers Leben änderte sich schlagartig mit der Diagnose Herzmuskelschwäche. Nur durch eine Transplantation konnte ihr Leben gerettet werden. Damit zählt sie zu den Menschen, für die rechtzeitig ein passendes Organ gefunden werden konnte. Das Schlimmste war für Angelika Breuer das Warten darauf. Die Zeit auf der Warteliste war für mich sehr zermürbend, denn ich wusste schließlich nicht, ob ich rechtzeitig ein Herz bekommen würde. Insofern hatte ich große Todesängste und fühlte mich einfach manchmal im Klinikum wie lebendig begraben, weil ich dachte, ich würde nie mehr wieder rauskommen. Aber ich hatte sehr großes Glück, denn ich musste nur 3 Monate auf mein Herz warten. Ja, das war also eine Zeugin, eine Dame, die hatte das Glück, eine Transplantation, ein Herz gespendet zu bekommen. Mhm. Das heißt, wer sich informieren möchte, der kann auf diese Internetseite gehen, die wir gerade genannt haben, organspende-info.de, und da gibt es dann wirklich tausende Informationen zum Thema. Also ich hab schon noch eine Frage zu dem Ding. Also im Prinzip finde ich das alles ganz schön, aber ich habe doch vermutlich keinen Einfluss darauf, wer dann meine Niere bekommt. Mhm. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Niere erlaubt dem später irgendeinem reichen Unternehmer oder einem Börsenspekulanten oder einem Faschisten noch weiter zu leben, also es wird mich echt stören. Ja? Da müsste ich mir noch mal was überlegen, wie man das ausschließen könnte, dass also nur vernünftige Leute das dann zugeschickt bekommen, ne? Oder schwere Frage. Ja, stimmt. Katholischer Kinderschänder, ja, das wird mir nicht so gefallen. Ja, aber das kannst du nie ausschließen. Du kannst auch Pech haben und du kannst dir kann an der nächsten Ecke ein Stein auf den Kopf fliegen. Weißt du? Oder ein Gerüst fällt auf dich drauf. Das sind Sachen, da hast du keinen Einfluss drauf, Werner. Ich glaube, entweder du machst es oder du lässt es ganz. Bedenken gibt es genug. Ne? Klar, das würde ich sagen. Es gibt noch andere Bedenken, die auch sein logisch, können. Hat auf jeden Fall auch, klar, es hat alles auch seine negativen Seiten, natürlich. Ja. Und es ist auch leider so, dass zum Beispiel der Organspender darf auch nicht wissen, wer der Empfänger ist. Hm. Also die einzige Information, die sie erlangen können, ist, ob dieses wie es dem gesundheitlich geht, dem Empfänger, wenn man jetzt Lebensspender ist, ne? Ja. Und das ist auch... Also ich glaube, das ist sogar verbunden. Ich glaube, da hat Hollywood auch einiges an Filmen gemacht. Da sucht, da findet jemand raus, wer sein Herz, wem er, wessen Herz, wer ihm das Herz gegeben hat. Mhm. Ja, da gibt es... Ja. Dann kann man über das die Angehörigen. Das ist auch Filmstoff, so. Ja. Ist schon voll Filmstoff geworden. Ich muss nochmal korrigieren, weil ich meinte, das würde sich auch auf die Lebensspender beziehen. Das geht ja gar nicht, weil die Lebensspender, die können ja nicht an anonymen Leute Organteile spenden. Habe ich ja vorhin noch gesagt. Deswegen war es total doof zu sagen. Ja. Wenn du halt die Lebensspender können es. Ja, die dürfen ja nur an nahe Verwandte, an... Ach so. Weißt du, deswegen, da gibt es ja diese Anonymität gar nicht. Ja. Darf es ja gar nicht existieren. Ist schon klar, ja. Dass es natürlich sowas gibt, klar. Also das war was, deswegen muss ich mich korrigieren. Wenn man Informationen haben möchte, dann die Angehörigen der Person, die verstorben ist und dessen Organe weitergegeben sind, die dürfen halt die Informationen nicht, die bekommen keine Informationen, dürfen halt nur über den Gesundheitszustand was erfahren. Was ich deswegen nochmal gerne sagen möchte, ist, also ich, vielleicht ist es auch eher so eine Aufforderung, eine Bitte an alle Zuhörer, dass ihr euch vielleicht einfach mal ins Internet, an den Computer setzt, vielleicht mal Organspende oder Transplantation googelt. Auf Wikipedia gibt es unheimlich viele Informationen, gute Informationen, auch bezogen auf die Transplantation selbst, wie die abläuft. Auf der Seite, die ich genannt habe, informiert euch, denkt darüber nach, setzt euch nicht unter Druck oder so. Ist besser, sich vorher im Klaren zu sein, was man will, was man erreichen kann, um eben diese Situation, von denen du vorhin gesprochen hast, ne, wo man sich dann irgendwie innerhalb von wenigen Minuten entscheiden muss, um genau diese Situation dann zu vermeiden. Du hast die Leinen losgeworfen mit einem Wort. Alle Ketten, aller Ballast gehen über Bord. Hast einen Strich gezogen, deinen Kurs bestimmt, ins Logbuch eingetragen und das Ruder getrennt. Du bist aus dem Hafen auf das offene Meer freigekommen. Der Wind fällt in die Segel und du hast Fahrt aufgenommen. Dein Bug spaltet die Wellen und pfeilschnell zischt dein Boot über die Kämme und es fliegt die Gischt. Dein Kielwasser säumt schäumend deine Bahn. Ein Handsegler auf dem Ozean. Von allen guten Geistern, das Spiel mit den Fluten meistern, allein in einem zerbrechlichen Kahn, Einhandsegler auf dem Ozean. Die Strömung ist gefährlich, die Untiefe nicht weit. Du musst kreuzen gegen Dummheit und den Geist der Zeit. Die See wird rau und kabbelig, wenn du es wagst zu widersprechen. Wenn du aufstehst und die Wahrheit sagst, da ist keine stille Bucht, da ist kein schützendes Ufer. Niemand in der Wasserwüste hört den mahnenden Rufer. Dass du recht hast, werden sie dir nie verzeihen. Und dann stürzen alle Wetter zugleich auf dich ein. Zähl nicht auf Schönwetter, Freunde im Orkan. Einhandsegler auf dem Ozean. Verlassen von allen guten Geistern, das Spiel mit den Fluten meistern, allein in einem zerbrechlichen Kahn. Einhandsegler auf dem Ozean. Du siehst Wellen und Wolken und du siehst kein Land. Da draußen liegt dein Los allein in deiner Hand. Du hast den Funk abgeschaltet, du brauchst sie nicht mehr. Die echten Heuchler, die falschen Klugen, die blinden sehr. Du musst nicht mit ihnen um ihre goldenen Kälber tanzen. Egal wie sie sich über dich das Maul zerfransen. Niemand steht über dir, aber auch niemand steht dir bei. Das ist ein hoher Preis, doch dafür bist du frei. Du bist niemands Herr und niemands Untertan. Von allen guten Geistern, das Spiel mit den Fluten meistern, allein in einem zerbrechlichen Kahn, Einhandsegler auf dem Ozean. Allein in einem zerbrechlichen Kahn, Freilandsegler auf dem Ozean. Das gleichnamige Lied vom Album Einhandsegler von Herrn Reinhard May. Das Album ist von 2000, aus dem Jahr 2000, erschienen, wie wir eingangs sagten, im Mai, im Wonnemonat Mai. Reinhard May, der Uhrzeiger neigt sich gnadenlos, der rückt gnadenlos wieder auf die 18-Uhr-Marke vor. Das tut uns leid, da ist dieses schöne Niemandsland schon fast wieder zu Ende. Aber vielleicht zum Schluss noch ein paar kleine Filmtipps bzw. Filmkritiken. Werner, du hast da was Interessantes gesehen, was dann doch nicht ja, deine Erwartungen. Letzte Woche hatten wir ja auch kurz mal über Film geredet und ja? Ich kann mich erinnern, dass der Bammel da eigentlich von En Tierra Hostil sehr angetan war und so. Ich habe mir den angeguckt inzwischen, aber ich finde ihn ganz schlecht. Also für meine Begriffe lohnt es sich nicht, den anzugucken. Warum? Was ist schlecht an dem Film? Ja, ist ja ein Kriegsfilm. Ist ja, der, also zeigt er den Krieg, eine wie er Gruppe ist? Von amerikanischen Soldaten im Irak, die also hauptsächlich Bomben entschärfen sollen. Und also filmisch natürlich perfekt, ja, die Regie, alles vom Feinsten, aber keine Message, ja. Das Einzige ist eigentlich, ja, unsere Jungs, unsere GIs im Ausland, wie hart die doch haben und wie gut sie doch im Grunde sind. Und am Ende, der dann fertig ist mit seinem Jahr Dienstzeit, der kommt dann wieder freiwillig zurück nach Irak, weil die eben so wenig Spezialisten haben zum Entschärfen von Bomben. Und also ist wirklich ätzend. Ja. Ja, also abraten, nicht ansehen, Leute. Ich habe auch einen Film gesehen, den Zelda 211. Und ja, ich kann sagen, der Film ist ein Reißer, ein absoluter Reißer, der zielt direkt auf das Nervensystem des Zuschauers, der haut direkt rein. Die Story ist eine Adrenalin-Story, die hält den Rhythmus von Anfang bis Ende. Und es ist wirklich der erste Tag eines jungen Justizangestellten, der geht sich schon mal seinen Arbeitsplatz ansehen, einen Tag bevor er anfängt zu arbeiten, und gerät direkt in eine völlig harte, absolut brutale Knastrevolte, wo das Blut wirklich nur so spritzt. Sie haben nichts zu verlieren. Außer ihren Ketten. Noch nicht mal Ketten, die haben vielleicht ihren Blechnapf zu verlieren. Jedenfalls, die Geschichte ist verzwickt, angelegt. Am Ende stellt sich heraus, es sind wirklich alle Idioten, wirklich von vorne bis hinten. Es ist praktisch so eine urwüchsige Geschichte von Rache, Blutrache und wie schnell innerhalb von kürzester Zeit kann jemand in eine Rolle gedrängt werden, dass er von einem wirklich einfachen Bürger zum Mörder wird. Die Geschichte ist wirklich knallhart, aber sehr effektistisch. Sie, wie gesagt, will einfach, sagen wir mal, auf harte Art unterhalten. Mehr kann man zu dem Film nicht sagen. Wer Knastfilme mag, gehört zu den besseren Knastfilmen, kann sich diesen Film reinziehen. Es ist kein Muss, weil Erkenntnisse liefert dieser Film keine. Und europäische Knastfilme gibt es ja auch nicht so viel. Ne? Normalerweise kommen die ja alle aus den USA. Ja. Also mir hat er gefallen. Ja. Also ich fand den gut gemacht. Ja. Es ist auch wie ein Experiment. Es ist wie eine Experimentieranlage. Er hat mich manchmal ein bisschen an den Film Das Experiment erinnert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nasila? Ja, klar. Sogar öfters. Schon öfters, ja. Und das hat etwas damit zu tun. Gut, unsere Zeit ist fast um. Wir haben noch ein paar Minuten. Was können wir empfehlen am Wochenende? Gibt es da etwas? Kino? Theater, Musik hier in der Stadt? Ah, ich glaube, ja, am Sonntag gibt es im Antiktheater Das ist in Gotico, in der Nähe von dieser Musikhalle. Gibt es ein Theaterstück. Und das ist relativ, es geht halt um Traumata. Ja. Und ich weiß nicht viel darüber. Ich glaube aber, ich stelle mir das relativ gut vor. Es kostet irgendwie 8 Euro. Aha. Man muss Mitglied sein, das heißt, man müsste vielleicht vorher nochmal sich so eine Karte anschaffen. Das ist ganz einfach, man gibt dann auf so einer Liste seine E-Mail-Adresse an oder irgendwie eine Ausweisnummer, bekommt dann so ein kleines Kärtchen, die kostet 3 Euro und dann kann man dann halt auch regelmäßig dann Theatervorstellungen, Konzerte und so sich dann ansehen. Kann dann auch da, das ist halt so eine Art Restaurant, nicht Restaurant, so eine Art Bar auch, ist so ein Innenhof, voll versteckt, kann man dann halt auch was trinken gehen und so, aber halt immer, wenn man, also nur wenn man Mitglied ist. Und das ist halt Antiktheater. Ein bisschen auf Low Budget geht das. Gut, vielleicht noch ein Film, den ich empfehlen kann. Ich habe letzte Woche Hotel Rwanda gesehen, auf DVD, nicht im Kino. Ist ja schon ein etwas älterer Film. Und der Film, kann ich wirklich sagen, der hat mich bewegt. Das ist ein Film, der geht wirklich unter die Haut, der liefert einem eine Nähe zu einem Genozid. Da kann man wirklich nur sagen, Hut ab vor dem Regisseur, vor den Schauspielern, vor der Inszenierung dieses grausamen Kapitels der Weltgeschichte. Es geht um das Massaker der Hutus an den Tutsis im Jahr 1994. Mit glänzender Regie, ein Rhythmus, eine Inszenierung. Ein Film, der treibt einem wirklich die Tränen in die Augen. Hotel Rwanda. Gut, wir sagen Tschüss, Adeo, Adios. Nasila, wen möchtest du grüßen? Alle. Tu's und verabschiede dich bitte. Grüße an alle. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Und ja, bis bald. Und schönes Wetter, bis nächsten Freitag, nicht? Ne? Nächsten Freitag ist auch dieser heilige, wie sagt man, Karl Freitag. Der Mann heißt Karl Freitag und der schließt die Läden und die Schulen. Karl Freitag kommt nächste Woche zu Besuch hier ins Niemandsland. Wir sagen dann Hallo Karl. Wir sagen Tschüss, Adeo, Adios. Bis nächsten Freitag. Wenn die Niemandsland-Direktion in der Stadt weilen sollte, werden wir Sendung machen. Wenn nicht, müsst ihr euch mit einer Wiederholung der heutigen Sendung begnügen. Niemandsland wird morgen zwischen 10 und 12 Uhr hier auf 91.4 FM Kontrabanda wiederholt. Und wir sind natürlich auch im Internet, im Streaming, aber auch im Podcast unter niemandsland.org. Tschüss, adeo, adios. Nach 3 Stunden Not treibt man sie wieder auf den Wagen, beginnt die Tortur von neuem für die längst erschöpften Tiere. Mit Schlägen und mit Tritten die Laderampe hinauf und strauchelt eines, stürzt eines und bricht eines den Lauf. Dann stoßen sie es mit Elektrostäben wieder und wieder auf, auch wenn's wieder und wieder fällt. Nur für ein Tier, das überlebt, gibt es am Ende Geld. Nur ein Tier, das steht, kann überleben. Erbarme dich, Mensch. Erbarme dich. Erbarme dich, der Krieg. Es drängt die Zeit. Die Tiere längst zu Tode schüpft, der Leidensweg noch weit. Die Fracht verletzt, gemartert und geschunden. Beim Tanken noch ein Eimer Wasser, die letzte Ration. Der letzte Schlagbaum vor dem Schlachthof, die letzte Station. Und rohe Knöpfe knallen in offene Wunden. Eine Betonpfanne, ein Bolzenschuss, achtlos gesetzt. Ein wildes Aufbäumen im Todeskampf und ganz zuletzt dringt aus den Kehlen eine Todesklage. Ein Laut zu schauen.